Diese komischen Brownies, diese Fertigdinger hier, da kriegt man wie viel? 8 Kinder mit Bourbon. Ja, und mit Käse überbacken. Ja, ja. Ist der Raucherbalkon. In diesem Sinne. Na, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute bei der Folge 50. Ja. Wer das ist, kann ich euch nicht sagen. Also wir sind hier sowas von voll. Ich nehme ja, wir sind eine fröhliche Runde und ich freue mich. Das Teamspeak ist gefüllt mit vielen, vielen netten Menschen. Und vielen Podcasts. Und vielen, vielen Podcasts. Und ja, Hatti, wer hätte das gedacht, ne? Oder? Ja, war kurzfristig. Ein Aufruf auf der Arbeit heute. Klaus, bist du heute Abend zugegen? Ja, ich kann ja mal um 8:30 auf ein Bier vorbeikommen. Ja, genau. Okay, wenn Klaus auf ein Bier kommt, dachte ich, okay, dann komm, lass uns die 50 jetzt endlich mal machen, sonst wird das dieses Jahr nicht mehr. Und ja, Klaus hat dann die Idee gehabt, komm, wir laden mal ein paar Podcaster ein, wir machen so eine kleine Night of the Pods, jeder stellt seinen Podcast vor. Ja, wir haben ja heute, also das, was ihr da gerade hört, das sind unsere kleinen Schweinchen. Ja, die machen Krach. Ja. Was genau die da machen, sagen die uns später dann vielleicht dann noch im Näheren. Ja, wie fangen wir das Ding jetzt an? Von oben nach unten vorstellen oder? Vielleicht sollten wir den beiden mal sagen, die sollten mal Push-to-Talk aktivieren, dann hauen die uns da nicht rein. Ja, wir haben Nackt im Kopf heute da. Das ist Paul und Pauline, so nennen wir sie einfach mal. Ja, das ist aber sehr charmant von euch. Hallo, guten Abend. Ja. Guten Abend. Hallo Paul, hallo Pauline. Und herzlichen Glückwunsch zu eurer 50. Folge. Ja, alles Gute. Ja, ihr solltet vielleicht mal in die Einstellung gehen, mal auf Push to Talk gehen, weil immer sobald du auf eine Tastatur haust, dann knallt das hier mal mehr mordsmäßig rein. Okay. Ja, noch ist die Tastatur, ne? Ja. Ja, ihr merkt schon, was euch heute erwartet. Wir haben auch für unsere YouTube-Playliste, die wir ja auch regelmäßig führen, haben wir uns extra jemanden einfliegen lassen, der Ahnung von Musik hat. Wobei das, was er verpodcastet, ich immer der Meinung bin, das ist gar keine Musik, aber ja. Hatte, ich habe extra für dich ein paar schöne Balladen rausgesucht. Oh, das ist schön. Ja, herzlich willkommen, der ESC-Schnack ist am Start. Der Christoph. Der halbe ESC-Schnack, ich bin da. Der halbe, ja. Die Bessere ist auch irgendwie online, aber ich befürchte, sie ist beschäftigt oder so. Ich weiß nicht. Ich habe leider noch keine Rückmeldung von ihr gekriegt. Dann quasi Low Carb, ne? Ja. Ich habe ein paar Lieder nachher für eure Pinkelpause mitgebracht. Dann ja, das ist sehr schön. Für unsere Pinkelpause. Ja, also ich muss nicht. Ja, und das sagst du jetzt, du weißt ja gar nicht, wie lange es dauert. Ich mache einen Knoten rein. Einen Knoten. Der kann länger. Zehmannsknoten, ne? Oder den Achter. Genau. Da wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ja, und dann haben wir noch einen Podcast, der gerade neu anfängt. Und die können sich mal vorstellen. Der Marc und der Martin kurz. Ja, Marc, möchtest du? Nee, mach du, Martin. Okay, also wir sind die Gesichtsmoderation. Wir haben noch nicht ganz angefangen. Wir fangen sobald, wir hatten das geplant, so zum neuen Jahr ein bisschen anzufangen. Wir sind Marc und Martin und wir versuchen mit unserem Podcast die Welt so ein bisschen zu einem schöneren Ort zu machen. Ja, unser Konzept, ja, wir reden so ein bisschen über die, also ne, wir sind ein Fachpodcast, aber wir sind nicht wirklich vom Fach, wir interessieren uns nur für das Thema und reden so ein bisschen über die Gründe und die Ausführungen der plastischen Chirurgie ein bisschen. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Wie heißt der Podcast? Also ich kann mal sagen, was ich verstanden habe. Gesichtsmoderation. Ja. Dann habe ich es doch so verstanden. Oder? Nee, das wegen Pod dachten wir, weil das ist ein Wortwitz. Ja. Aber Gesichtsmoderation finde ich jetzt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, wir sind offen für neue. Also ja, ich habe Gesichtsmoderation verstanden. Also ja, das ist auch nicht schlecht. Poderation war eigentlich Poderation. Wegen Pod, das ist so ein Wortspiel. Aber auch Podcast, Operation. Ja. Genau. Ja. Gesichtsoperation. Ja, wir helfen gerne. Oh, ja. Ja, aber wer auch eine Gesichtsoperation braucht, das ist der Metacast. Da habe ich letztens ein Bild gesehen. Der hatte so ein weißes Taschentuch im Gesicht. Der Martin. Seit 50 Folgen. Hatti charmant wie immer. Aber Martin weiß doch, wie ich es meine. Und er hat doch so ein schönes Bild gemacht mit dem Taschentuch im Gesicht. Klaus, der Hatti arbeitet sich an mir ab. Ja, ja. Ja. Auf. Also, auf, an. Ich arbeite mich an. Morgen in die Runde. Morgen. Ja. Aber ich kann noch besser, Klaus. Wir haben auch alte Leute. Hau rein. Ja, wir haben auch alte Leute. Wir haben auch alte Leute hier. Wir begrüßen deinen Bruder. Ja. Hallo, Frank. Oh. Hi. Ja, alte Leute ist gut. Der Krug ging an mir vorbei. Aber schon. Laut das Mikrofon. Der, ja, kannst du ein bisschen leiser. Was heißt denn alte Leute? Sag mal. So, wo zieht er die Grenze? Lass mal hören. Ja, alt ist ja relativ, ne? Ja, ja. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Ja, also morgens 80, mittags ist das besser. Genau. Ja, ja. Ja, genau. Und abends wie ein junger Spund hier reinspringen ins Teamspeak. Der Bluminator zum Beispiel, der ist auch abends jünger als morgens, oder? Er ist sprachlos. Ah, er ist sprachlos, er findet die Taste nicht mal mehr. Na gut. Also wir haben, es ist ja so, wir sehen das ja im Teamspeak immer, das kann man ja sagen. Wir wissen ja, wer alles hier im Raum ist. Wir haben auch den Sönke aus Flensburg noch mit an Bord vom Camping-Caravan-Podcast. Moin. Den haben wir Moin, wissen, und der kann auch reden. Noch ein Flensburger, das ist ja interessant. Ja. Klaus, ich kann aber auch reden, eigentlich nur aber zuhören. Ich bin okay. Heute mit Smartphone hier unterwegs und so. Da ist dann immer schlecht zu drücken. Okay, alles klar. Okay. Stefan, schön, dass du da bist. Und Sönke, schön, dass du auch da bist. Das heißt, also der Norden überwiegt, das haben wir eben schon gerade festgestellt. So rein. Komm, mach dir mal keine Sorgen. Wir kriegen ihn schon klein. Wenn wir anfangen, die Platte zu schlagen, dann hast du gar nichts mehr zu sehen, Minion. Jo, da bin ich der Bi. Richtig. Ja, da bin ich Bi. Da sage ich doch mal Prost an der Stelle. Ja, genau. Ich sag mal Skoll, ne? Skoll, ja. Dort, ja, aber nicht Bi. Wenn man jetzt die 50. Folge jetzt hier so am Start hat, Klaus, ne? Ja. Und wir haben ja, oder mehr oder weniger, du hast ja geladen, dass die Podcasts kommen und sich hier vorstellen sollen. Also ich finde, man sollte dann so einen Podcast mit einem Vorspiel beginnen. Da könnten doch jetzt einfach mal Paul und Pauline mal das Vorspiel. Ich baue Superbrücken. Jetzt sag doch mal einer. Das sehr schön, sehr schön. Ja. Das ist ja sehr charmant. Das war eine gigantische Bridge, die du da gebaut hast. Ja, aber erzähl doch mal. Also den Podcast kennt ja vielleicht nicht jeder. Was macht genau. Nackt im Kopf, was ist das? Nackt im Kopf. Dahinter steckt der Gedanke, dass man, obwohl man vielleicht zwischenmenschlich schon lange Zeit zusammen ist, man miteinander Kinder hat und eigentlich ja auch sehr intim miteinander war, trotzdem nicht alles mit seinem Partner bespricht. Und da vielleicht ja nicht ganz frei ist, also ich weiß nicht, wer es kennt, dass man wirklich über alles reden kann. Es war bei uns so, dass wir auch sehr viel Podcast hören. Ja. Und wir hatten dann mal in einem Podcast reingehört, da war dann die Fragestellung, beziehungsweise ja, wir dürfen ja andere Podcasts auch erwähnen, ne? Also das war der Happy Day Podcast. Das war der Happy Day Podcast, genau. Ja. Und da ist dann mal die zentrale Frage aufgetaucht, dass wie lange braucht die Freundin des einen Moderators für die Selbstbefriedigung? Und dann hat die ihm geantwortet, unter einer Minute. Und dann hat er gesagt, nee, das glaube ich nicht, mach. Und dann hat sie dann gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Wie denn, du bist dabei? Nein, mach, ich drehe mich auch um. Und ja, sie haben das dann tatsächlich ausprobiert. Und der hat auch gesagt, also ich schätze sie schon so ehrlich ein, als sie dann gesagt hat, fertig, dass auch tatsächlich sie nicht gelogen hat. Und das war dann so für uns so ein bisschen auch der Einstieg, dass wir, weil wir den Podcast gehört haben, uns einfach auch mal die Frage gestellt haben. Und dann sage ich, du, ich würde es einfach gerne mal wissen. A, befriedigst du dich selbst? B, wie lange brauchst du dafür? Und das war eigentlich schon, wie gesagt, ja, eigentlich eine sehr strange Frage, die man eigentlich... Sagen, guckt man auf die Uhr? Nein, aber das kannst du abschätzen. Ja, also ich denke mal nicht, dass du eine Stoppuhr neben zu laufen lässt. Es geht einfach um die Fragestellung, dass du wirklich deinen Partner fragen kannst, wie ist es bei dir? Wie empfindest du? Was hast du für Lustbedürfnisse? Und kann man drüber reden auch mit dem Partner? Genau, also es ist bei uns überhaupt so, so dieses Thema, wir reden einfach über alles. Also es gibt ja Beziehungen und es gibt Ehen und es gibt weiß Gott was. Die Menschen leben seit 20 Jahren zusammen, aber über haben Kinder zusammen. Also das heißt so quasi das Intimste, was du haben kannst. Ne? Bist bei der Geburt dabei und. Und schaffen es aber nicht, sich selber ja so die eigenen Wünsche mitzuteilen. Zu offenbaren, ne? Also dass, Partner, dass man sagt, die eigenen Wünsche mitzuteilen. Genau, dass man vielleicht sagt, hey, ich hätte mal Lust, irgendwie die auf den Popo zu klatschen. Genau. Dass es dann eben wirklich möglich ist, über das auch zu reden. Genau, das machen wir. Und ja. Dann, das haben wir erstmal für uns gemacht. Ja. Und haben dann, weil wir dann auch an dem einen Abend so ein bisschen was getrunken haben. ich meine, du musst ja locker werden, dass du sowas auch machen kannst, finde ich. Zunächst mal. Das heißt, wenn ihr podcastet, ihr trinkt vorher oder mit? Wir sind total besoffen, wenn wir podcasten. Darf ich mal dazwischen? Kennt ihr den Podcast Intro Bang? Ja, kennen wir auch. Ja. Die waren in ihren ersten Folgen auch angetüdelt. Das ist ja interessant zu hören. Nee, wir sind beim Podcast nie angetüdelt. Wir müssen immer saufen, dass es mit dem Sex funktioniert. Also. Okay. Nein, alles also klar. Wie gesagt, die kennen wir, aber die eine Dame hat ja auch einen Hintergrund bei Interro Bang, die macht ja, ich glaube, die Jungszeitschrift. Und die hat so zwei Hefte, die genau, mit Jungs und Mädels, ne? Mhm, und genau. Das entkrampft natürlich. Also das ist natürlich die Anleitung nach dem Motto, wenn du mit deiner Frau mal offen reden möchtest, dann sauf dir vorher. Dann füll sie ab. aber es ist natürlich erstmal, um lockeren Ton zu finden. Wenn dann, sag ich mal, so das Eis auch aufgetaut ist und man merkt, okay, das geht grundsätzlich mit diesem Partner, dann kann man den Alkohol auch weglassen. Ja. Aber für uns war es schade, aber man kann ihn weglassen. Es war bei uns dann eben so, dass wir uns am nächsten Morgen gedacht haben, verdammt, wir haben ja ein Aufnahmegerät, wir hätten es mitlaufen lassen sollen, weil es waren einfach sehr, sehr tiefgehende Gespräche. Ja. Und dann war der Gedanke, weil wir eben auch mit anderen Leuten mal drüber geredet haben, die gesagt haben, dass ich über sowas reden könnte, das finde ich super, wenn ich das auch könnte, das wäre schön. Und da haben wir gesagt, ja komm, dann lass uns das öffentlich machen. Also wir nennen uns Paul und Paula und er und sie und dann ist gut. Und wir haben dann im Prinzip die Möglichkeit, das zu kommunizieren. Und wenn dann jemand da ist, der dann eben wie Intro Bang das einfach aufgreift und sagt, ich kann mit meinem Partner, weil ich den Podcast gehört habe, einfach mal gewisse Themen anschneiden. Also über diesen kleinen Umweg, weil dann derjenige nicht versaut ist, sondern der hört einen versauten Podcast. dann haben wir gesagt, okay, wenn das hat uns geholfen, einfach als Themenanker. Und wenn es einem anderen auch hilft, dann ist das eigentlich so das, was wir im Prinzip damit, wenn man sagen will, bezwecken möchten. Also einfach, dass man locker ist und wirklich sich traut, mit seinem Partner über alles zu reden, gerade eben in diesem Bereich. Ihr redet ja aber jetzt öffentlich über einen Podcast. Ja. Wenn sich das jetzt jemand anhört, weiß der, wie es bei euch im Schlafzimmer abgeht? Nee, nein. Das wollen wir nicht. Also, was wir nicht wollen, ist so in Richtung Schmuddel-Podcast abrutschen. Also, wir wollen. Ja gut, natürlich kann der sich gewisse Vorstellungen machen. Also wir haben in der letzten Ausgabe zum Beispiel über Spanking geredet. Also wir würden nicht über Dinge reden, die wir nicht praktizieren. Die wir nicht selber zumindest mal ausprobiert haben. Auch. Für Nichtwissende, das ist was? Und das ist im Prinzip zunächst mal das Schlagen mit der flachen Hand auf den Gesäßteil des Partners. Und man kann eben auch Hilfsmittel dazu nehmen, die nennen sich dann Paddle. Das ist im Prinzip dann ein flaches, weiches, ich nenne es immer Schlaginstrument. Ich habe das für mein Schlauchboot, das heißt Paddle. Ja, im Prinzip ist das kannst so ähnlich. Kannst du auch nehmen, ja? Muss halt ein bisschen weiter ausholen. Aber wenn man sich das jetzt von der Geometrik mal vorstellen möchte, dann ist es sowas nur in klein. Genau. Also wenn du das mit, also jeder gibt ja seinen Partner, also nicht jeder, aber wie gesagt, so ein Klaps auf den Po. Und jetzt ist es natürlich so, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es vielleicht weniger. Aber wie gesagt, ja, wir haben Spaß dran und dann ja, berichten wir eigentlich auch drüber. Und es ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass man sagt, nur so ist es richtig. Also das ist auch nicht unser Anspruch, dass wir sagen, so, das müsst ihr mal unbedingt ausprobieren, sondern wir wollen einfach so ein bisschen die Fantasie beflügeln. Das ist der Vorteil auch des Audio-Podcasts, eben weil man dann eben nicht sieht, wie es im Schlafzimmer aussieht. Sondern es ist ja einfach so, dass man sagt, okay, es soll einfach so die sinnliche Fantasie angeregt werden und die Leute können sich dann überlegen, überlegen, ist das was für mich? Den Rest, genau. Und den Rest können sie dann selber, ne? Und können auch sagen, nö, das mag ich ja gar nicht, das lasse ich bleiben. Ja. Also alles gut, da haben wir gar keinen Anspruch drauf, oder das, was wir sagen. Das muss jetzt so sein und nur so ist es richtig. Wünschenswert ist eben, dass man einfach offen miteinander redet und kommuniziert. Okay. Ich weiß nicht, Frank, ist sowas interessant für dich als Podcast zu hören? Och, nö, für mich jetzt nur wirklich nicht so wirklich. Aber ist bestimmt mal keine schlechte Idee, mal sowas offen anzusprechen. Ja, ja jeder der lacht da wegen sich hinein. Ja, der Klaus lacht. Klaus ist heute Klatsch- und Lachmaschine. Ja, hier. Ein Tusch auf der Ukulele. Also ich meine, mag ja Partner geben, die da nicht offen drüber reden. Und es, da ist dann so ein Anstieg bestimmt nicht schlecht. Also meine ich ehrlich so, nicht? Ja. Wie gesagt, das ist genau der Punkt eigentlich. Also wenn man es kann, wenn man es ohnehin kann, dann brauchen wir diesen Podcast nicht. Und bei uns ist es eben so, aus unseren früheren Beziehungen heraus, ist es eben so, dass es kurioserweise, obwohl wir beide quasi Kinder haben, also ja, ist es so, dass es eben mit den früheren Partnerschaften nicht ging. Und man denkt sich, Mensch, man war intim miteinander, es sind Kinder entstanden und warum geht es mit dem einen Partner nicht? Warum, wenn man das anspricht, warum wird denn im Prinzip so ein Thema so ein bisschen tabuisiert? Und da wollten wir einfach so, wir haben auch Rückmeldungen bekommen, wo die auch sagen, Mensch, ich wäre froh, wenn ich mal mit meiner Partnerin so reden kann. Und dann sage ich, dann lass halt mal reinhören und dann bist du nicht der Schuldige, in Anführungszeichen, der dann irgendwie, oh, du perverses Schwein, sondern dann ziehen wir uns das quasi an. Aber wenn es dazu führt, dass in einer Beziehung das dadurch besser läuft, weil die Leute ihre Wünsche einfach mal offen miteinander austauschen, dann ist doch das genau das, was man eigentlich haben möchte. Also ich habe in der Biologie aufgepasst. Also Kinder machen funktioniert auch ohne Klaps auf dem Po. Natürlich. Ja, aber es ist nur halb so schön. Hatti, das sagst du jetzt. Natürlich funktioniert, das ist ja genau der Punkt. Ja, eben, ja. Es funktioniert ja alles ohne, nicht, also das ist ja eigentlich, aber der Mensch hebt sich ja davon ab, dass er im Prinzip einfach so ein bisschen Gefühle hat. Jeder Jack ist anders. Ja, also, ganz genau. Ohne funktioniert es jetzt auch nicht. Also. Ja. Ganz ohne was, ohne Klaps. Aber man kann es ja sehr stark aufs Technische, sag ich mal, reduzieren, wenn es rein um die Fortpflanzung geht. Ja, ja. Aber dann hätten wir einen Bibelpodcast machen müssen und das wollte man nicht. Nee, du bist ausgetreten. Ja, genau. Und du hast ein Kreuz. Es gibt einen Bibelpodcast. Ja. Genau, und die hatten das auch interessanterweise auch mal aufgegriffen, das Thema. Also die Kirche und Sexualität. Da gab es beim Podcamp in Essen gab es ein Crossover zwischen Silke Hanke und Das war irgendein so evangelischer Podcast. Und dem Papst. Ach, nein. Nein, es waren evangelische Theologen, zwei Stück. Ja genau, zwei Theologen. Ja, genau. Ja, ich habe daneben gesessen und das war doch mal ganz interessant. Und das ist einfach so, einfach der Blick über den Tellerrand, nicht? Beim Pottwichteln war auch ein Gott bewahre Podcast dabei. War nicht sogar zwei dabei? Zwei was? Drei. Gott bewahre Podcast. Bibel-Podcast. Echt? Ja, stimmt, wir waren dabei und dann wohl noch ein anderer. Ja. Haben viele auch gesagt, Gott bewahre, die möchte ich nicht bewahre. Haben. Och, ich hätte jetzt echt Lust drauf gehabt, aber wir hätten was anderes. Ja, das war interessant eigentlich. Also bei dem Pottwichteln war es ja so, dass wirklich viele gesagt haben, oh, die würden wir gerne bewichteln. Und andere haben gesagt, um Gottes Willen, die nicht. Aber gut. Wie gesagt, unser Wichtel, ich glaube, so viel kann ich verraten, unser Podcast-Wichtel, der ist offenbar auch noch im Praxisteil irgendwie stecken geblieben. Stecken geblieben. Sehr schön. Wir haben noch keinen Podcast zugeschickt bekommen. Ich denke, wir haben erstmal einen kleinen Einblick bekommen und wir greifen bestimmt auch auf euch nochmal zurück. Wir haben ein Da hat die Abtisch, ne? Merkt das? Und das mit dem Einblick macht mir echt Angst. Wir haben auf dem Raucherbalkon normalerweise noch einen sehr netten Podcaster hier, der Girard. richtig. Und der hat heute die Pistole auf die Brust bekommen vom Klaus und der hat uns zum Thema Audiokommentare mal was eingesprochen. Das spiele ich euch gleich mal ab. Ihr könnt jetzt ganz chillig eine rauchen gehen, ihr könnt gerne was zu trinken holen, aber für die Leute, die das überhaupt nicht interessiert, wird der Christoph für die Leute, für die YouTube-Playliste uns mal einen Titel mal vielleicht in den Raum schmeißen, den man sich auch stattdessen anhören kann. Christoph, wie viele Minuten haben wir? 5 Minuten, das ist wirklich so lang, das ist der längste. Das schaffst du. Hatti, nach was? Also, komm, wir machen jetzt mal Quickie. Ist dir nach Ballade oder nach Tanzen? Ach, Ballade ist schön. Mal, okay, dann natürlich gerne noch mal eine Frage meiner... stellen wollen. Ja, stell noch schnell eine Frage. Ja, ja, und zwar das mit dem Schlagen da oben. Hatte das jetzt was mit eurem Thema da eben gerade zu tun oder wie war das jetzt eigentlich? Wer ist jetzt angesprochen? Wir jetzt mit Spanking oder was? Ach, es ging, glaube ich, um eure Nachbarn. Nein, die waren thematisch völlig fremd. Die haben also so auf sich eingedroschen. Sie ist jetzt aber inklusive 3 Kinder weggefahren und er hat 2 rote Wangen. Ja. Also die haben das noch nicht so richtig begriffen, wie es lustvoll ist. Unten funktioniert. Stattfindet, ne? Aber ja, dann gibt man den Podcast weiter. Ja, wäre eine Idee, ne? Ja. Okay, du gehst einfach rauchen, wir hören Musik, oder? Ja, Christoph, hau rein. Was hast du für uns? Also, ich komme ja vom ESC-Schnack und deswegen wird jetzt dieser Raucherbackung ein wenig Eurovision Song Contest-lastig. Oder eigentlich komplett. Und zwar aus dem Jahre 1980, eines meiner absoluten Lieblingslieder, Johnny Logan, What's Another Year? Und es hat aber gerade gerappelt, ha? es ist ein absolut großartiges Lied und eine wunderbare Ballade. Hatti, hast du schon mal reingehört? Nein, werde ich gleich tun und für die anderen spiele ich den Audiokommentar vom Gérard ab. Bis gleich. Hallo, liebes Team vom Raucherbalkon. Ja, leider kann ich heute nicht dabei sein, weil mich diverse sportliche Aktivitäten leider daran hindern. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich einen Audiobeitrag hinterlassen, der sich mal spezifisch um das Thema dreht. Kommentare, Audiokommentare, ja, nein, vielleicht, wie macht man's, mögen die Leute das, ja, meine kleine persönliche Meinung dazu. Ich find's traurig, dass das überhaupt diskutiert werden muss, ganz ehrlich. Ich bin Podcaster, ja, seit Anfang diesen Jahres, mit dem Pörsel-Podcast auch erst seit ein paar Monaten dabei und ich freue mir einen Ast ab, wenn ich einen Audiokommentar krieg oder ein normales Kommentar, da mache ich auch keinen Unterschied. Ich freue mich über beides und find's halt schade, dass jetzt die Diskussion aufkommt, ob man die überhaupt noch abspielt, weil es teilweise Hörer nerven könnte. Ich persönlich bleib einfach mal dabei. Die werden bei mir natürlich gespielt und auch kommentiert und auch die Kommentare, wenn dann welche kommen, sollen doch bitte schön Bestandteil meines Podcasts bleiben und ich finde auch im Allgemeinen sollten sie Bestandteil bleiben. Klar, es gibt natürlich viele Formate, da geht's halt nicht so, ne? Diverse Leute, die im Auto halt unterwegs sind oder das nicht von zu Hause aus machen, die haben es da wahrscheinlich etwas schwerer, kann ich mir zumindest vorstellen. Die gehen trotzdem drauf ein, teilweise. Manchmal passt es aber nicht ins Konzept. Ich persönlich finde aber, die gehören dazu. Und wenn ich einen Kommentar kriege, habe ich da entweder wenigstens drauf zu antworten irgendwie, wenn ich schon nicht im Podcast mache oder ein Audiokommentar gehört sich abgespielt. Egal, ob der Podcaster oder egal, ob der Audiokommentarschreiber, wie man ja so schön sagt, da jetzt ein professioneller Podcaster ist oder einfach einer, der mit Podcast nichts zu tun hat und einfach sagt, so, ich habe da jetzt einfach mal Bock drauf, ich möchte meine Meinung sagen. Und dann darf da auch gerne sich drin verhaspelt werden. Das mache ich genauso und ich bin schon seit einem Jahr Podcaster. Ich bin auch immer nervös von einer Audioaufnahme, weil ich nicht weiß, was soll ich genau sagen. Dann kommen mir 20.000 andere Wörter im Kopf, ne, und schon hat man sich verhaspelt. Ich finde es nicht schlimm. Gehört für mich dazu, ist menschlich, bringt ein bisschen Atmosphäre rein und wie gesagt, ich finde es schade, dass diese Grundsatzdiskussion überhaupt aufkommt. Ich meine, klar, es wird wahrscheinlich Hörer geben, die das nervt, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wie auch so schön schon mal gesagt worden ist, ich glaube vom Brombeerfalter war es, man spult doch einfach vor. Ne? Klar, man kann es auch ans Ende setzen, kann man auch, bin ich jetzt persönlich kein Freund von und auch die Überlegungen, ob man denn so eine Sondersendung macht, wo alle Kommentare zusammengefasst werden, sage ich es nochmal, also alle 3 Wochen, finde ich, ganz ehrlich gesagt, eine Idee, weil ich weiß ja schon als Hörer schon nicht mehr, was in 4 Wochen quasi, was derjenige Podcaster mir damals erzählt hat, so ungefähr. Ne? Also geht mir zumindest so. In meinem eigenen Podcast weiß ich genauso wenig, was ich vor 4 Wochen noch erzählt habe und dann auch schon gar nicht mehr genau weiß, was ich auf diesem Kommentar überhaupt antworten soll. Ne? Von daher finde ich es persönlich, das sollte man schon dann zeitnah, wenn die Kommentare kommen, in die nächste Folge packen und gut ist. Ob nur am Anfang oder Ende oder Mitte, da kann man drüber diskutieren, das mag jeder anders. Ich persönlich bin da kein Freund von, sie ans Ende zu schieben. Wiederum finde ich das aber besser, wie zu sagen, nee, sie gehen ganz weg. Weil die Jungs und Mädels, die die Kommentare schreiben oder aufnehmen oder weiß der Teufel was, per Postkarte schicken oder sonst irgendwas, die haben sich da richtig viel Mühe mitgemacht und müssen ihre Angst auch erstmal überwinden, sage ich mal. Ne? Ich bin auch so jemand, der da nicht wirklich leicht mit zu kämpfen hat, einfach irgendwas ins Mikrofon zu blabbeln. Auch wenn man es mir wahrscheinlich nicht glaubt, ich habe da wirklich Probleme mit. Und ja, die haben sich halt Mühe gegeben und das sollte doch zumindest respektiert werden. Ne? Und ob ich das nun mag oder nicht, ja, mei, aber im Endeffekt macht das für mich den Podcast halt persönlich. Und so soll es doch dann auch bitte bleiben. Also bitte tut mir einen Gefallen, schreibt weiter Kommentare, sendet Audiokommentare. Besonders leid tut es mir, erfahren zu haben, dass der Christian da ja sagt, er macht nichts mehr, dass er sich zurückzieht. Ich find's relativ schade. Mein erster Audiokommentar war vom Christian damals und ich find's richtig, richtig schade. Er gibt sich wirklich richtig Mühe mit, er geht auf jede Kleinigkeit ein und ja, das macht den Podcast so lebendig irgendwie. Nur man hat das Gefühl, der steht neben einem und unterhält sich mit dir. Ich find's wirklich schade und ich würde mir wünschen, dass jetzt diejenigen, die durch die Diskussion vielleicht abgeschreckt werden, nicht den Mut verlieren. Einfach machen. Es gibt, ich glaube, jeder Podcaster freut sich darüber. Das ist einfach so. Ich persönlich tue es zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht. Ich werde es wahrscheinlich dann nachhören können. Ja, das ist zumindest meine kleine, bescheidene Meinung. Und dann wünsche ich euch noch einen relativ schönen Abend und mal schauen, was ihr so bei der Diskussion draus macht. Ciao, euer Gerard. Ja, diese Diskussion möchte ich gerne mal hier mal in die Runde werfen. Wir haben ja jetzt den ein oder anderen Podcaster auch hier auf dem Balkon heute. Ich fange mal an mit dem Martin vom Metacast. Meine Frage wäre, hast du das überhaupt mitbekommen, dass es da zurzeit so ein bisschen, ich habe es heute auf Twitter mal Sturm im Wasserglas genannt, dass sich da was rührt im Moment? Hast du was mitbekommen? Nee, überhaupt nicht. Was passiert denn da? Worüber schimpfen sie denn? Dass sie das nicht mehr hören wollen, also. Es gibt, also kurz erzählt geht es darum, um die Thematik, wie gehe ich mit Kommentaren um, die ich zu meinem Podcast kriege. Es gibt Hörer und auch vielleicht andere Podcaster, die sagen, die Kommentare, die sind anstrengend, wenn die komplett vorgelesen werden und es wäre irgendwie, ja, zu lang und oft zu ausgiebig und auch die Audiokommentare wären zu lang. Und wenn, dann sollte man sie ans Ende der Sendung machen. Ich weiß jetzt, ich überlege gerade, Metacast, ihr geht mit den Kommentaren anders um, oder? Ja, also so viele hatten wir nun auch noch nicht. Wir hatten letzte Woche, lass mich lügen, ich glaube die Lara, ne? Die Auslandsschweizerin. Und ja, wir hatten dann noch einmal den Oboman. Und das war ja sogar ein Auftrag, den er ja glänzend erfüllt hatte. Und was hatten wir noch? Ja, der Martin Rützler hatte schon mal für uns gesungen auch. Das war auch ganz schön. Ja. Und ja, ich meine, also ganz ehrlich, mir geht's ja ähnlich. Wenn sowas hier reinkommt, finde ich das fantastisch und toll. Und wenn das irgendwie ins Konzept passt, und dann wird das natürlich gespielt. Das finde ich völlig klar. Was die Kollegen beim Sendegarten gemacht haben, ist so nicht länger als 2 Minuten, was vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist, dass man es nicht völlig überreißt. Das ist sicherlich eine Sache, wie man seine Sendung aufbaut und wie man damit umgehen möchte. Wenn sich einer aufregt über Inhalte, die jemand in seinem Podcast tut, ja, Gerard hat es eben gesagt, ja, dann überspring das oder hör ihn nicht mehr. Was soll man da nun machen? Ne? Ich meine, der Produzent entscheidet, was da drin ist. Und der Hörer entscheidet, ob er es hören möchte. Und so einfach ist die Welt. Und wenn man das nicht hören möchte, dann hört man es doch nicht. Worüber diskutiert man da? Verstehe ich nicht. Entweder gefällt das, was der Produzent, also wir als Podcast-Macher, da raus tun, dann abonniert man es und hört es und erfreut sich dran. Oder man hört es eben nicht. Das ist doch ganz einfach. Da brauchst du auch gar keinen Streit drum geben, sondern das eine geht so und das andere so. Und es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur ein gefällt mir nicht. Und Geschmäcker sind unterschiedlich und da sollte man jetzt nichts vermischen und sagen, nur weil ich das jetzt nicht mag und ich bin jetzt aber der Meinung, also auf die Ebene, da kriegt mich auch keiner hin. Also jeder macht das so, wie er das meint und wenn einem das gefällt, dann jeder wird sein Publikum finden und da muss man keine Richtung vorgeben. Wir machen hier Podcasts, wir machen kein Radio, wo wir sagen, ein Radio muss so und so aussehen und heute haben wir wieder die Hits von gestern und von den 80ern und überhaupt sind wir das Geilste und jetzt kommt erstmal 20 Sekunden Werbung und danach spielen wir tatsächlich zwei Lieder aus, vielleicht und so, sondern wir machen, würde ich mal denken, unsere Sendung und wir haben unser Publikum. Und wenn sich der eine oder andere meint, dass er sich da überziehen muss, dann kann er es ja anders machen, so wie es ihm gefällt. Und er wird da sein Publikum finden. Ganz einfach. Ja. Also Klaus, ich weiß gar nicht, also ich habe das nur in einem Podcast gehört, dass man sich darüber mokiert hat. Wir müssen jetzt den Podcast hier nicht nennen. Ich meine, er steht zwar bei uns im Skript unten drin und das ist auch genau der Podcast, den ich gehört habe. Von Gerard am Audiokommentar kam das so rüber, gab es da richtig Diskussionen drüber? Dann ist das genauso an mir vorbeigelaufen wie bei Martin. Oder war das wirklich nur in dem einen Podcast? Oder gab es da noch mehrere Quellen, wo das aufgetaucht ist? Also es gibt diese Diskussion ja immer wieder mal. Das ist, ich meine, wir machen ja nur zusammen den Face of Death und du weißt, dass wir auch genau das Thema gehabt haben, dass wir bitte die Kommentare ans Ende der Sendung stellen sollen. Ne? Ja gut, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, das ist das eine. Und jetzt in dem Fall geht es halt noch einen Schritt weiter, dass jemand sagt, er will die eigentlich gar nicht mehr hören, weil ihn interessiert das nicht, was andere Leute über den Podcast denken, den sie gerade hören. Ich würde dazu gerne mal den Sönke befragen. Der macht ja auch Podcasts, der macht ja den Camping-Caravan-Podcast. Und Sönke macht auch gerne mal einen Audiokommentar, oder? Genau so ist es. Ja. Und darum brennt mir das Thema auch unter den Nägeln. Ja. Dieses Negativkommentar kam von einer einzelnen Person. Ich habe das mal ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Für mich ist das eine Sockenpuppe aus der Geocaching-Ecke. Der hat sich am 29. oder 30. angemeldet und hat am Ende November, Anfang Dezember angefangen, ein bisschen zu schreiben. Und was dazu kommt, ist, dass der Christian sich das leider ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen hat. Denn ich denke, der Christian ist einer von den Podcastern, von denen wir alle was lernen können. Denn was er sagt, hat er wirklich überlegt, recherchiert und so weiter. Und wenn man ins Detail geht, dann kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Und ich habe auch heute 2, 3 Mails mit ihm hin und her geschrieben und mich stört es auch, wenn er ein Podcast im Podcast, wenn das ein Podcast im Podcast wird, aber nichtsdestotrotz möchte ich ihn inbrünstig bitten, weiterzumachen und damit nicht aufzuhören, weil ein Einzelner da nicht mit leben möchte. Denn soll dieser Einzelne sich was anderes anhören oder wenn er die Stimme von Christian hört, wegklicken. Und Christian sagt auch, schade, dass er jetzt heute nicht hier ist. Christian hat geschrieben, wenn er einen Kommentar macht, was länger dauert, dann ist das auch nur in einem Podcast, der länger dauert. Er würde niemals in einem 5-Minuten-Podcast einen 3-Minuten-Kommentar reinbringen. Aber wenn jemand 3 Stunden sendet, sagt er, und er hat ein wichtiges Thema für ihn, dann kann er doch auch einen 5-Minuten-Kommentar dazu machen. Ist vielleicht Ansichtssache, aber wie jeder, wie er will. Und ich habe das mit Marco besprochen, wir sind uns auch nicht. Also Marco ist ja mein Kompagnon beim CCP und wir sind uns da auch nicht 100%ig einig, aber mit so 95% stimmen wir überein, dass wir gesagt haben, solange ein Kommentar nicht in irgendeine, nein, wie hat mir das genannt? Solange der Kommentar unsere Meinung widerspiegelt. Also wenn da irgendeine politische Meinung reinkommt oder irgend so ein Hackmack, dann senden wir den natürlich nicht. Das Recht nehmen wir uns einfach raus. Aber ansonsten zollt jedem der Respekt, dass das gesendet wird oder vorgelesen wird. Und ich finde, das muss man einfach machen. Das ist man den Hörern auch schuldig. Wir haben das jetzt auch ans Ende gemacht, um den Hörern, die das nicht hören wollen, die Gelegenheit zu geben, das wegzuskippen, beziehungsweise wir haben auch Kapitelmarken neuerdings, dann können die das auch besser wegmachen, wenn sie wollen. Und für den Rest, also ich mache weiter, ich versuche die kurz zu halten, aber ich mache damit weiter. Also ich will gerne Kommentare, ich will noch am liebsten Audiokommentare, das finde ich am schönsten, weil man das viel besser rüberbringen kann als im geschriebenen Wort. Und ja, ich mache weiter und ich bitte auch alle anderen weiterzumachen. Und das sage ich als Podcaster und als Podcast-Hörer. Tja, und ja. Ich, Klaus, wolltest du? Mach du best. Entschuldigung. Nö, mach, hau rein. Hau auch mal in die Bresche rein. Ich habe ja nun das ein oder andere Podcast-Projekt, meinen Geocaching-Podcast, den ich mit dem Girard und dem Björn mache, die Cache-Frequenz. Da hatten wir dieses Problem Gott sei Dank noch nicht. Ich bin auch immer ein großer Freund von Kommentaren, weil das zeigt einfach, dass es so eine Art, ja, so eine Art Dankeschön an uns. Wir wollen kein Geld mit dem Podcast verdienen. Da spreche ich, glaube ich, auch für Klaus und so. Und Klaus hat das auch immer fokussiert, hat gesagt, Kommentare, das ist unsere Bezahlung. Und ja, wenn man jetzt den Leuten entgegenkommt und sagt, okay, wir stellen sie ans Ende, das haben wir jetzt bei unserem Face of Death Podcast gemacht, dann ist das okay, wir lesen sie halt trotzdem vor. Und weil die Leute machen sich Mühe, sie gehen auf die Internetseite, auf den Blog, sie müssen sich anmelden, sie müssen dann noch ein, wie hat Klaus es so schönen Tag gesagt, ein Rätsel lösen und so. Das ist alles mit Arbeit verbunden. Das heißt auch, die Leute befassen sich mit dem ganzen Podcast und was die Audio-Kommentare betrifft oder so, das ist für mich ganz großes Kino. Sicherlich, klar, der Christian vom Umwomukum-Podcast ist wahrscheinlich der bekannteste Audio-Kommentator, so nenne ich ihn mal, weil er wirklich sehr, sehr viele Podcasts mit seinen Kommentaren beschenkt. Und ich finde das super. Und wenn ich jetzt höre, dass er zurücktreten will, finde ich das genauso wie Sönke super schade. Ich hole jetzt aber auch mal Sönke kurz mit ins Boot, weil ich habe in meiner ganzen Podcast-Geschichte, glaube ich, den schönsten Audio-Kommentar von Sönke bekommen mit dem Klaus, weil Sönke hat sich beim Face of Death Podcast sich nicht nur einfach hingesetzt und hat gesagt, so, ich mache das und so. Er hat das Ganze mit Atmo gemacht, hat dann noch so ein bisschen was Geschichtliches drum gemacht und so, also passend zu unserem Podcast und so. Und da merkt man ja auch, dass es den Leuten Spaß macht. Und ja, ich habe es dir, glaube ich, noch nie persönlich gesagt, aber Sönke, ist zwar schon ein bisschen länger her, aber das war ein toller Audiokommentar und ich glaube, Klaus wird das bestätigen, oder? Ja, Sönke, und unser Auftragskiller. Das war stark ein. Ja. Mir wurde vorhin ganz komisch, als sie von der Teppichratte gesprochen hatten. Ich dachte schon, ich müsste tätig werden. Du müsstest tätig werden. Ja. Also ich bin ja einer der Hörer, der keinen Podcast macht und der ja auch unterschiedliche Podcasts hört. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Podcast ohne Kommentar ist ja wie ein Monolog. Das macht ja nun auch nur wirklich keinen Sinn, weil du hast ja gar kein Feedback. Erstens als Hörer, es gibt ja mit Sicherheit andere, die anderer Meinung sind oder gleicher Meinung sind, die müssen sich ja in irgendeiner Weise auch dann da kundtun und sagen, nee, sorry, da hast du dir jetzt aber in die Bresche geschlagen, das sehe ich nicht so, das sehe ich anders. Aber dann nur so zu hören, das macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, selbst Radiosender haben ja schon ihre Community, um dann das Feedback zu bekommen, ist ihre Radiosender in Ordnung oder nicht in Ordnung? Ich meine, was soll das, keine Kommentare mehr zu machen? Also das sehe ich als totalen Blödsinn. Also vielleicht schon mal von unserer Seite aus her, beim ESC-Schnack zum Beispiel, finde ich es wahnsinnig schwer, Audiokommentare oder generell Kommentare von Nutzern irgendwie einzubauen. Manchmal abgesehen, dass wir vielleicht gerade mal zwei hatten, aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wo ich einen Audiokommentar einbauen könnte. Worüber ich mich aber wahnsinnig gefreut habe, war in der letzten Sendegarten-Folge hat der Christian geschrieben, dass er uns hört und es ganz großartig findet. Und das hat mich dann wiederum wahnsinnig gefreut, weil ich eben halt tatsächlich dann auch das Feedback bekomme, dass es offensichtlich zumindest in irgendeiner Art und Weise einen Nerv trifft. Und das finde ich gut, solange ich es halt nicht irgendwie einbauen muss irgendwie in unsere Sendung, weil wir sehr striktes Konzept haben. Das ist, finde ich, immer sehr schwer, dann tatsächlich darüber nachzudenken, okay, wie könnte ich diesen Kommentar in unser Konzept einbauen? Ich sehe tatsächlich bei unserem Podcast keine Möglichkeit. Ja, das also Möglichkeiten hast du schon, wenn du das wirklich willst und das machen willst. Ich kenne zum Beispiel den einen oder anderen Podcast, die machen das so. Die haben ein ganz spezielles Thema, das ziehen die Woche für Woche durch. Und einmal im Monat machen die eine Sonderfolge, wo sie nur die Kommentare abarbeiten. Das ist zum Beispiel auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Ne? dass du sagst, ja, das stimmt, das stimmt. Genau, dass du sagst, pass auf, es passt halt nicht in unser Konzept, jetzt hier irgendwie irgendeinen XY-Menschen mit reinzuspielen, mit seinen Gedanken, egal wie gut die sind. Und die machen es halt so, die sagen, ja, wir machen einmal im Monat so eine quasi Meta-Folge und da wird dann auch mal erzählt, wieso gerade der Stand der Dinge ist, was sie vorhaben. Und ansonsten machen die straight ihr Ding, weil sie halt ein sehr, sehr klares Thema haben, worum es geht in dem Podcast. Da würde ein Audiokommentar auch nicht reinpassen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, zu dem Thema, ich habe mir das jetzt alles angehört und heute auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich find's eigentlich schade, dass man überhaupt, so wie der Gerard es auch gesagt hat, dass man da überhaupt drüber diskutieren muss. Wenn du irgendein Feedback kriegst und du hast in deinem Format so von der Form her, wie du es machst, die Möglichkeit, das einzubauen, dann bau es ein. Und mittlerweile ist es ja so, ist ja nicht mehr, dass wir irgendwelche Kassetten aufnehmen hier oder irgendwas, sondern wir haben die Möglichkeit, Kapitelmarken zu machen. Jeder Popels Podcatcher hat die Möglichkeit, zumindest 30 Sekunden irgendwie vor- oder zurückzuspulen in irgendeiner Form. Selbst wenn du keine Kapitelmarke hast, kannst du die schnell irgendwo drüber skippen oder irgendwas. Also ich finde es, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen unverschämt, da überhaupt Kritik zu äußern an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Leute, die hängen auch die Kommentare und nicht nur die getippten auch und gerade die eingesprochenen Kommentare, die Leute hängen ihr Herz da rein, ne? Das ist ja, das also macht so, das, vor allen Dingen, weil die Kritik von Hörerseite kommt, da habe ich dann kein Verständnis mehr für. Wenn es dir nicht gefällt, abonniere es ab und fertig. Das geht gar nicht. Genau, oder spult drüber, aber auch wenn die Kritik von Podcast-Kollegen gekommen wäre, hätte ich gesagt, was regst du dich denn auf? Du kennst die technischen gerade du kennst die technischen Möglichkeiten. Also ich möchte wirklich sagen an der Stelle, Kommentare immer gerne genommen und man muss vielleicht nicht in voller Länge immer alles vorlesen, manchmal ist es viel. Man kann darauf verweisen, es gibt einen Blog, ihr könnt es nachlesen und nur die wichtigen Infos rausziehen, das kann man machen. Das ist jetzt, also ist natürlich auch dann irgendwann komisch, wenn der Kommentarteil länger ist wie der eigentlich Podcast irgendwann oder so. Das geht, ist dann auch schwierig, aber generell, das sind Menschen, die dahinter stecken, die haben sich die Zeit genommen und auch das Herz, ich meine, du musst ja auch den Mut haben, jetzt zu sagen, so, ich tippe denen jetzt mal was, in der Gewissheit, je nachdem, bei welchem Podcast du das machst, dass du namentlich erwähnt, ja, dass du namentlich erwähnt wirst. Ist er so, oder nicht? Ne? Nein, natürlich. Ja, und unter Umständen wirst du da in der Luft zerrissen, je nachdem, was du sagst, ne? Und die musst du erstmal die Traute haben für, ne? Letzten Endes dann. Und wenn wir das vielleicht gerade mal einschalten dürfen. Sehr, sehr gerne, ja. Es ist genau der Punkt. Man muss einfach den Mut haben, was zu schreiben. Aber letztendlich finde ich so ein Kommentar auch so ein bisschen, ja, entweder der Applaus oder eben das Feedback. Also bei uns ist ja auch so, also wir haben eigentlich relativ, also ich vergleiche uns immer so ein bisschen mit der Bild-Zeitung. Ja. Nicht, dass wir so auflagenstark sind oder so viel gehört dann, aber es ist doch sehr erklecklich und es kommt relativ wenig zurück. Also ich denke immer, viele Leute sind eher so voyeuristisch veranlagt und die hören das und denken sich, guck mal da. Aber den Mut zu finden, dann zu schreiben und deswegen haben wir auch gesagt, wer es nicht möchte, dass er namentlich erwähnt wird, der wird bei uns mit Karl oder Carla angesprochen, in bester Tradition dieser Podcast Stilrichtung. Und wir haben Gott sei Dank ein paar treue Hörer, die ich finde, die bereichern auch so einen Podcast. Also wir leben ja auch so ein bisschen davon, wie es bei anderen zugeht. Aber bei uns ist echt mau, ne? Ja, also es ist auch relativ wenig, erstaunlicherweise. Aber wie gesagt, ich denke auch vielleicht aufgrund des Themas, dass dann eben die Leute dann doch ein bisschen zurückhaltend sind, aber es gibt Fake-E-Mail-Adressen und alle Möglichkeiten. Also in der Hinsicht könnte man es machen. Aber wie gesagt, ich gebe allen recht. Ich fände es auch, also wir bieten die Möglichkeit eines Audiokommentars nicht an. Aber wenn es jemand machen würde, gerne. Aber dadurch ist natürlich über die Stimme identifizierbar. Also das ist natürlich dann wieder was vielleicht die Leute auch davor zurückhalten würden. Bei uns jetzt speziell. Mhm. Ja, ich muss sagen, also bei dem Personal Podcast ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr mau. Ich meine, gut, Paul und Pauline, die haben halt einen themenbasierten Podcast. Also ich spreche jetzt mal für Klaus und mich, für unseren Face of Death Podcast. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Kommentare. Gut, hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir immer dieses Krimi-Rätsel haben, aber wir kriegen halt auch trotzdem immer Kommentare, die nicht das Krimi-Rätsel betreffen. Und das freut einen ja auch oder so. Wir können das Ganze auch weiterspinnen. Wir betteln natürlich auch alle gerne iTunes-Rezensionen und solche Sachen. Gut, das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Man muss natürlich iTunes haben und so. Da freut man sich natürlich auch drüber. Und wir können da jetzt wahrscheinlich auch stundenlang drüber reden, was mit Kommentaren oder mit Audiokommentaren ist oder so. Ich würde gerne noch eine Meinung hören. Ich hoffe, er kann sprechen, weil ich habe nämlich gerade gesehen, dass Sebi ist da. Einen wunderschönen guten Abend an das Hallo. Sebi. Hallo. Der René ist auch da. Hallo. Talk. Natürlich sind wir nicht allein. Also ja, talk 30 to me, please. Ja, unbedingt. Unbedingt. Hallo. Du verstehst es, ist es der Sebi aus München? Ja. Ja. Nein, das, Sebi, bist du das der Sebi? Das Sebi aus München. Ja, geiler Scheiß. Das ist doch der Süden. Ja, das ist der Süden, ja, doch auf einmal wieder sehr, sehr stark vertreten. Ja. Wir hätten es auch gerne mal schon zu einem Podcaster-Treffen nach München geschafft. Ach, fahrt einfach nach Essen. Der hat lange Haare, den erkennt man gut. Ich habe jetzt gerade ein wenig Zuordnungsschwierigkeiten, weil hier so viele Dinger blinken. Wer wäre denn gerne mal gekommen? Wer hat da gerade gesprochen? Nackt im Kopf. Die wären gerne endlich mal gekommen. Endlich mal gerne gekommen, genau. Wären gerne nackt im Süden gekommen. Ach nein, scheiße, das tun wir ja. Nein, weil ich sehe immer die Podcaster treffen und es ist ja auch der Herr Explikator oftmals vertreten bei euch bei den Treffen. Genau. Und ich hoffe mal, irgendwann geht es mal aus, also dass ich auch den Oliver und dich eben persönlich kennenlerne. Schon viel gelesen. Herzlich willkommen quasi. Ja, schönen vielen Abend Dank. Euch. Das ist ja eine freudige Begrüßung hier. So viele Menschen. Ja, bin ich extra mal nach München gefahren und ich habe nur den Klaus getroffen. Toll. Nur den Klaus getroffen. Danke. Ja, das ist jetzt, ne? Vielen Dank für die Blumen. Ja. Also ja, Klaus kommt bestimmt auch auf diese Treffen, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Nee, die machen noch nie da. Ja, ihr macht immer montags. Montags ist er nie da. Und Freitag. Ja, Montag und Freitag ist das. Montags hat er ja, Vorprobe. Genau. Und relativ spät eigentlich. Also ich muss mal gucken. Ich bin immer nur berufstätigerweise in München. Also von daher. Ist jetzt 19 Uhr ist jetzt schon relativ spät, oder was? Also ich meine, ja, wir können das auch nachmittags machen. Die für Kinder uns schon, wir brauchen mindestens eine Stunde heim, ne? Ja, genau. Ja. Also wie gesagt, bei uns ist doch, wir wohnen etwas abgelegen. Und haben ja hier zweimal Schießer Feinripp und genau. Ja. So, ja. Ja, aber irgendwann klappt das schon. Ja, aber für Sebi und René, wir haben gerade über das leidige Thema gesprochen, dass es so ein bisschen Shitstorm gibt, dass sich Leute dagegen, genau, dass sich Leute dagegen wehren, dass man Kommentare in Podcasts vorliest, ja. Audiokommentare. Wie seht ihr das? Freut ihr euch über Kommentare oder Audiokommentare oder seid ihr Gegner davon? Das ist bei uns gar kein Problem, dass wir dem Vorlesen von Kommentaren in Sendung, weil wir keine Kommentare haben, aber genau. Wir haben natürlich alle Jubeljahre mal ein oder zwei oder anderthalb Kommentare und dann freuen wir uns natürlich, wie die Eiskönigin, nee, was sagt man denn? Eisprinzessin heißt sie, glaube ich, ne? Wie die Erdmännchen, ja. Wie die Erdmännchen freuen wir uns dann, genau. Und dann, also Leute, kommentiert unbedingt auf Podcast, wenn hier gerade Leute zuhören, ist das live oder ist das? Nein, ist nicht live, aber es ist nicht live. Aber es kommt raus. Kommentiert, das ist ganz wichtig. Das ist unser Lohn, unser Brot und Spiele. Ja, vor allem, also, wenn man da ein Problem mit hat, dann machen wir noch die Kommentare nicht an, oder? Also, ich meine, ja, ein bisschen behindert, wenn du die Kommentare anmachst und dann aber sagst, bitte nicht kommentieren. Also, verstehe ich jetzt den Sinn nicht von. Ja, es geht um Kommentare vorlesen, ne? In den Sendungen, dass ich die höre da. Ja, oder auch Audiokommentare abspielen. Da hat sich wohl einer, also ich weiß nur von, in einem Podcast hat sich einer darüber mokiert und das hat wohl in der Podcast-Landschaft eine Riesenwelle geschlagen. Was in der Podcast-Landschaft so eine Riesenwelle ist. Yeah. Also mehr weiß ich, ich kenne auch nur dieses eine Ding, was gerade ist. Und ich habe es heute schon vor Twitter, Sturm im Wasserglas. Also ein bisschen. Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollen. Ja. Wir möchten Kommentare und Audiokommentare haben. Und möchten wir, dringend. Ganz genau. Und wir freuen uns natürlich, dass wir auch zur 50. Folge Audiokommentar bekommen haben vom Gérard. Der hat nämlich gerade dieses Thema angestoßen. Was soll ich euch sagen? Wir haben noch einen Audiokommentar. Oh, du willst ihn doch jetzt wohl nicht hier öffentlich vorspielen. Nein, um Gottes Willen. Ich biete als Alternative natürlich auf die YouTube-Playlist zu gehen, wo uns der Christoph einen weiteren Song vielleicht platziert und dann spiele ich euch natürlich gerne einen Audiokommentar. Unser offizieller Musikbeauftragter heute. Ja, ich bin Christoph, dann hau mal raus. Christoph vom ESC-Schnack. Also, was ist der absolute Klassiker, was die Eurovision Song Contest angeht? A Time of My Life, ach nee. Waterloo. Ja, richtig, Waterloo. Und ich auch gerade sagen, ganz kurz hier rein. Ich dachte, das war der Klassiker, der den auf jeden Fall schön laut kriege. Ja, wir hören uns alle an, aber Waterloo oder wir, ich finde das ja eigentlich total lustig, ich muss mir eine Auslandsschweizerin in den USA anhören, also das hört euch mal an. Ja, das ist international. Liebe Raucherbalkon, ich dachte, ich müsste jetzt wirklich mal euch einen Audio-Kommentar schicken. Ich habe nämlich euer, ich weiß gar nicht, ob das die letzte Folge ist, für mich war es die letzte Folge, gehört, wie du und Hatti, Klaus und Hatti quasi, sich darüber unterhalten haben, ob der Raucherbalkon wirklich Zuhörer hat. Und ja, natürlich habt ihr Zuhörer, unter anderem mich. Natürlich, ich höre euch immer aus der Konserve. Und klar, ne, sonst wäre ich eine Aufnahme. Aber ich wollte eigentlich nur an dieser Stelle euch mal einen Audio-Kommentar schicken. Und zwar vom Ocean Beach, San Diego, Südkalifornien. Das, was Südkalifornien ist, wirklich Südkalifornien ist. Danach kommt nur noch Mexiko. Und ja, es ist sonniges Wetter. Also ich weiß nicht, so um die 18 Grad. Ich war vorhin mit den Füßen im Wasser, im Ozean. Und die Sonne scheint und ja, sie surfen hier. Die Hunde laufen rum, weil rechts von mir ist genau ein Hundestrand. Ja, die haben hier wirklich einen Hundestrand. Und ja, ich genieße hier noch meinen letzten Tag, bevor es dann morgen nach Los Angeles geht. Aber warum ich eigentlich diesen Online-Kommentar wirklich machen wollte, ich habe euch ja beklagt, dass ihr keine Gäste habt und überhaupt und so. Und deswegen wollte ich mich jetzt dafür anbieten, dass sobald ich wieder in derselben Zeitzone bin und es für euch arrangierbar ist, dass ich einmal vorbeikomme, damit ich auch einen Clip auf eure YouTube-Liste reintun kann. Ja, drauf tun kann. Ja, gesagt. So. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich kann einmal mal bei euch vorbeikommen. Und ja, auf jeden Fall habt ihr Zuhörer. Wie könntet ihr keine Zuhörer haben? Absurder Gedanke. So. Liebe Grüße aus San Diego nach Deutschland zum Raucherbalkon von der Lara. Ganz, ganz liebe Grüße vom Waterloo in die USA. Ganz, ganz lieben Dank, Lara. Also ihr seht, das funktioniert mit den Audiokommentaren und ich weiß nicht, das Thema sollten wir jetzt auch abschließen. Und ja, das sollten wir abschließen und ich würde mich ganz gerne, wenn die beiden schon mal da sind, René und Sebi, was macht ihr genau in eurem Podcast? Sebi, möchtest du? Das sind aber jetzt auch schwierige Fragen zu dieser späten Stunde. Ja, ich bin hier gerade, noch in der College-Humor-Kompilation gefangen. Kannst du kurz Zeit geben? Ich möchte das gerne noch zu Ende gucken. Diese 12 Dinge sind nämlich so beruhigend, dass du sofort einschlafen willst. Kein Scheiß. Ich kann euch das auch reinschicken. Das ist super beruhigend. Ja, also gut. Während René über den Großteil der Sendung damit verbringt, nebenher irgendwelche anderen Dinge zu machen, mache ich dann immer eine Sendung und er redet ab und zu dazwischen. Ah, okay. Ja, früher haben wir das täglich gemacht, ne? Da war wir noch ein täglicher Podcast, 30 Minuten jeden Tag. Ah, jetzt sind wir alt geworden und die Knochen machen nicht mehr mit und so. Und ihr kennt das ja. Und inzwischen bieten wir denen die größte Unterhaltung, die das Internet zu bieten hat, nur noch unter der Woche und am Wochenende. Ich hoffe mal, unsere Hörer verkraften das. Die Kommentare, genau, aber das ist natürlich die, jetzt die Kommentare sagen nichts. Ja, wir kommen jetzt montags und freitags. So montags um 6 Uhr, freitags um 16 Uhr und dann gibt's am Wochenende, am Freitag gibt's immer eine geile Wochenendfolge, die ist jetzt gerade so vor 5 Stunden rausgekommen wieder und am Montag gibt's eine Wochenfolge, da machen wir so ein bisschen Motivation auch für die ganzen verschlafenen Menschen da draußen und so. Ein bisschen Morning Fitness, paar Kochtipps. Genau, Yoga machen wir auch immer wieder mal so. Wein-Yoga. Darf ich mal kurz dazwischen hupen? Nein. Nein. Sehr gut, nee, was mich immer interessiert hat für so einen Daily-Podcast, wie kriegt man sowas zeitlich geregelt? Weil ich meine, es gibt... Gar nicht, das ist ja das Problem. Ja, 0%. Ja, nein, aber ihr habt es ja wirklich kontinuierlich mal lange durchgezogen. Ich meine, es gibt den Explikator, es gibt Anerzählt, die sind ja relativ kurz, aber also ihr habt ja, glaube ich, keine Freunde, keine Frauen, ihr habt nichts. Ihr habt einfach zu viel Zeit. Wie macht man das? Wir haben weder Frauen noch Männer noch zu viel Zeit, aber ein extremes Bedürfnis, uns der Öffentlichkeit preiszugeben. sind einfach kleine Aufmerksamkeitshuren. Und ja, das ist, wir brauchen unsere tägliche Dosis an Aufmerksamkeit, sonst können wir nachts nicht einschlafen. Ich meine, so. dass der Sebi gut reden kann, dass er auch kein zu Wort kommen lässt, das habe ich in Essen dieses Jahr gesehen. Ich meine, das sind ja echt lange Folgen gewesen. Und ihr habt euch dann ja jeden Tag wirklich zusammengesetzt oder habt ihr euch am Wochenende hingesetzt, habt 10 Folgen produziert? Nee, wir haben täglich aufgenommen. So lange hätten wir uns das aufeinander nicht ausgehalten. Ja, also auch wir aufeinander, haben kann ja mal einer eingrätschen, nackt im Kopf, die sitzen aufeinander, ist ja ekelhaft. Genau. Ja. Ja, deswegen haben wir haben gemerkt, wenn wir mehr als 30 Minuten miteinander zu tun haben, dann gehen wir uns auch an die Gurgel und bewerfen uns mit Sachen und so, deswegen haben wir die Grenze, die ist jetzt primär. Fällt auch in Richtung Spanking. Also ja, auch, ja, auf jeden Fall. Habt ihr geskriptet oder habt ihr einfach so losgelegt? Sehr schön. Wir haben noch nie irgendwas geskriptet. Das möchte ich hier mal in aller Deutlichkeit von mir weisen, dass wir irgend sowas im Scripting betreiben. Das ist pervers. Wir schreiben es auch nicht auf, ne? Wir legen einfach los. Das ist kein Traum, eher so Stunden für den Sex oder sowas? Wie bitte? Nee. Bis er das gelesen hat, bin ich fertig quasi. Also. Ja, wenn dann so Füller mit der Tinte kommt, dann. Hey, genau. Hey, Schatz, hier steht im Skript, du musst links, nicht rechts. Weiter links. Ja, weiter links. Ja, ja. Im Einzug und so, ne? Ja, das überlassen wir jetzt euch. Das ist ja das Schöne an so einem Audio-Podcast. Jeder hat sein Kopfkino da. Ja. Was ich halt gerne noch sagen würde, der Sebi macht ja nicht nur den Talk 30 to Me Podcast, der ist ja ein ganz fleißiger Arbeiter im Weinberg der Podcast-Szene, hätte ich es beinahe gesagt. Oh, das war ja eine wunderschöne Metapher jetzt. Also. Ich trinke gerade Rotwein, Prost. Du trinkst Rotwein, das ist gut. Wenn es den Sebi nicht gäbe, dann hätte ich Podcast wahrscheinlich in der Fülle, wie ich ihn jetzt gerade lebe, nicht kennengelernt. Ach, scheiße. Ja, du bist schuld. An dieser Stelle bei allen entschuldigen, das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Großes Kino, ganz große Lorbeeren für dich. Ist Sebi sein Vater? Nee, aber Sebi Frank, macht so sag mal was. Sag mal was. Genau. Sebi ist nicht dein Vater. Nein, definitiv nicht. Aber Sebi macht tolle andere Projekte. Vielleicht haust du mal raus, wenn du schon mal da bist. Ja, ganz neu. Oh ja, das muss, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe. Also, bitte, ja. Ich mache auf dem Kongress, da wird der Quizradio starten. Das ist eine Quizshow als Podcast. Allererste Folge gibt es auf dem Kongress live und da kann jeder Fragen zu einreichen. Da kann man auf quizradio.net, da gibt es beziehungsweise man kann direkt auf quizradio.net/einreichen gehen und dann kann man da Fragen einreichen und die werden dann in der Quizshow verwendet, wenn ihr jetzt nicht den völligen Bullshit fragt, den kein Mensch beantworten kann. Das wäre ganz cool, wenn da mehr Menschen mitmachen. Das ist jetzt doch nicht da, aber es kommt ja bald raus und dann kann man das auch hören. So. Ja, der Hans Rosenthal, der Podcaster, der Sebi, das Sebi. Ja, ja, und du hast den Junggesellen. Nur kein Jude. Den Junggesellenabend noch, oder? Ja, den Junggesellenabend habe ich auch noch, ja. Den kann man auch hören. Den sollte man hören. Da gibt es auch Frauen, eine Frau. Nicht eine Frau habt ihr, genau, eine genau, Junggesellin ja. Mittlerweile dabei, ja. Ja, wir sind jetzt auch, also wir nähern uns der, wir wollen ja auch ein bisschen, dass die so Grüne und Linke uns so hören, deswegen brauchen wir eine Frauenquote so ein bisschen, cool. Damit es dann so. Ist aber noch ein bisschen schlecht, die Quote, es ist 2-1. Redet ihr da auch über Sex beim Junggesellenabend? Nein. Weil wir haben ja keinen Sex. Wir sind ja Junggesellen. Denkt doch mal nach. Ja, wieso? Aber ihr habt doch zwei gesunde... Ihr habt doch zwei gesunde, doch mal nach. Ihr habt doch zwei gesunde Hände. Ihr, lasst euch doch mal von Paul und Paulina aufklären, wie man als Junggeselle sich selbst befriedigt. Also, oder sich gegenseitig. Ja, sich gegenseitig selbst befriedigt. Geht das? Ja, René und ich wissen das ja. Das können wir. Dich gegenseitig selbst befriedigt? Ja, Sibi, also du, wenn du in deiner Garderobe... Ich weiß ja, unsere Redakteurin, ne, das... Das wirklich, ja, also, jetzt lass doch mal die Redakteurinnen aus dem Spiel. Nur weil ich dir einmal auf den Arsch gefasst habe, machst du jetzt die wieder so ein Fass aus dem Spiel. Ich höre euch ja. Einmal auf den Arsch gefasst? Ja, da geht und ich war ja auch schon, die war ja schon eingestellt zu dem Zeitpunkt. Also die hatte den Job ja schon. Da war die noch nicht 18. Ja, die war schon eingestellt. Die war schon eingestellt. Die Sekretärin war schon eingestellt. Sie ließ sich schon Redakteurin, auf den Arsch Redakteurin. Redakteurin. Redakteurin. Da steht sie drauf. Wir sind immer versucht, Sekretärin zu sagen, aber sie besteht auf Redakteurin. Ja, aber mein Schatz, bist du auch schon eingestellt? Ja, ich habe dich schon eingestellt. Ne? Ja klar, natürlich. Ja. Ja, aber wenn ihr doch alle aus dem Raum München kommt, geht doch mal zusammen in so einem, wie heißt das, in so einem Swingerclub. In so einem Swingerclub. Nee, ich teile nicht. Nee. Ja, ich also das muss man sagen, also wir sind natürlich offen für vieles. Aber so Pärchentausch brauchen wir nicht. Nee, ich mag auch keinen Swing. Ich mag lieber Soul and Blues. Ja, ist die Sekretärin da Lewinsky oder so? Monika. Ja, aber um jetzt mal eine Brücke zu bauen, wenn du keinen Swing magst, Klaus oder so, aber du magst ja den ESC-Schnack, ESC-Podcast. Der Christoph ist ja heute so als halbe Leiche hier. Als halbe Leiche, habe ich jetzt gerade richtig gehört, Hatti. Ja, ich wunderbare. Ich komm vom anderen Projekt mit Klaus nicht weg, aber Christoph, erzähl doch mal, wie kommt man darauf, sich über ein Projekt zu unterhalten, was eigentlich seit Jahren nicht mehr das mehr ist, was es mal war? Also das was? Ist meine persönliche Meinung. Also ich komme aus der Zeit noch Nicole ein bisschen Frieden, da war die Welt noch in Ordnung. Jetzt ist das nur noch irgendwie, um jetzt für Paul und Pauline zu sprechen, viel Brust, viel nackte Haut und ich kann nicht singen. Und das ist jetzt ESC für mich. Ja, dann hast du schon lange kein ESC mehr gehört. Doch, ich habe den letzten komplett geguckt, weil ich mir den ESC-Schnack anhören musste. Klaus hat gesagt, ich rede kein Wort mehr mit dir, wenn ihr den dann habe ich mir diesen Podcast angehört, der wirklich sehr gut ist. Aber die Musik, was ihr da vorgestellt, ich meine, ihr könnt ja nichts dafür. Ich meine, wenn ihr Einfluss hättet auf diese Musik, was da präsentiert wird oder so. Noch trashiger. Ja, trashiger war doch hier, wie hießen die denn hier, diese kaputten Rocker da, diese mit den, wie hießen die denn da? Keine Ahnung. Du meinst ja. Lordi? Ja, genau, die waren. Ja, die habe ich hier gerade noch, die habe ich auch noch hier in der Liste. Also die, ja, die waren cool. Ich meine, es war nicht Musik, aber die waren cool, aber. Aber das war übrigens auch Schlager, ne? Das darfst du nicht vergessen. Das ist eigentlich Schlager. Auch wenn das hart anmutet, aber es ist Schlager. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, erzähl mal von eurem Podcast. Okay, du hast keinen Bock, mir zu erklären, was du doof fandst am Eurovision Song Contest. Nein, das, was du doof findest, Kathi, ist ja das, was wir geil finden. Das ist, okay, alles klar. Unterbringen. Also sagen wir so, ich guck da schon und Dani auch, seit wir Kinder sind. Und es war für uns einer der wenigen Tage im Jahr, wo wir tatsächlich so lange aufbleiben durften, wie wir wollten. Wenn wir mal Silvester noch dazu nehmen, waren das 2 Tage im Jahr. Und manchmal durften wir sogar den großen Preis gucken. Aber das ist dann auch schon das höchste der Gefühle gewesen. Mit Wumme und Wende. Und dann später gab es noch Genau. Bei mir war das Kohlenkampf. Ja, das ist auch schon ein bisschen länger, ja. Aber der ESC gehörte irgendwie, das ist doch so eine alte Lagerfeuergeschichte. Also die gesamte Familie versammelt sich vorm Fernseher und guckt eine Sendung. Und das im Übrigen in ganz Europa. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Von der Nordseeküste bis zur Ostgrenze von Russland gucken sich das die Leute an. Und übrigens auch in Australien. Also wenn das kein Event ist, das in irgendeiner Art und Weise beachtet werden sollte, dann weiß ich auch nicht. Scheiß auf die Fußballweltmeisterschaft. Also ganz ehrlich. Und die Musik spielt da erstmal keine große Rolle, weil der Eurovision Song Contest primär eigentlich eine Mogelpackung ist. Es ist eigentlich eine Fernsehsendung, in der viele Sachen ausprobiert werden. Und das schon immer so, weil die EBU, das ist quasi so eine Vereinigung von vielen europäischen Fernsehsendern, die sieht das quasi als Testfeld für technologische Neuheiten. Und dass dabei dann ein Musikwettbewerb rausfällt, ist quasi nochmal nett. Aber nichtsdestotrotz, diese Show ist großartig, die Bühnen sind immer großartig, es gibt immer wieder großartige Perlen, die dort auftreten. Sind nicht vielleicht immer die Gewinner, aber sind halt, sie stechen irgendwie heraus, finden vielleicht nicht den Geschmack von Gesamteuropa, aber wir finden es gut. Und für jeden ist etwas dabei, da bin ich ganz sicher, und auch für dich, Hadi. Du, ich will das nicht abstreiten oder so, aber wie gesagt, also ich bin vielleicht ein bisschen älter als du und wie gesagt, also ja, ein bisschen Frieden aus der Zeit komme ich irgendwie her oder so, aber ich habe das früher auch geguckt, aber es war halt nie so meine Welt, klar, wie Nicole da gewonnen hat, das fanden wir alle toll, aber ich finde dieses ganze Prozedere, was um diesen ESC passiert ist, finde ich ziemlich komisch, also früher war es so, korrigier mich bitte, wenn es falsch ist, jeder musste in seiner eigenen Landessprache singen. Das war früher so. Das möchte ich heute immer noch so haben, bitte. Das ist einfach so. Warum singt eine Österreicherin? Ich glaube, Österreich war, die hat Italienisch gesungen. War das so? Nee, war Französisch. Aber ehrlich, ja, hat die Fun Fact am Rande übrigens. Länder, die nicht in ihrer eigenen Sprache singen, sind äußerst unerfolgreich. Das ist interessant. Und die Leute begreifen es offensichtlich nicht. Ich würde es auch begrüßen, wenn die Leute mehr in ihrer eigenen Sprache singen würden. Für mich ist eine Sache wichtig. Wenn mich ein Song im Eurovision Song Contest berührt, für den ich dann auch anrufe, um ihn halt gewinnen zu lassen, dann musste mich irgendwie berühren. Und ich muss verstehen, worum es geht, ohne dass ich verstehe, was er dort singt. Ich muss es irgendwie von ihm erfahren, in einer Art und Weise. Ja, und aber das ist dann halt ein Song, der mich berührt. Und es gibt jedes Jahr immer irgendeinen Song, wo ich sage, genau das ist es. Aber jetzt hilf mir mal, dieses Jahr war es, ich habe dieses Jahr den ESC das erste Mal seit ewig langer Zeit geguckt und ich glaube, die ganze Weltpresse, alle Twitter, Facebook waren der Meinung, das Lied, was gewonnen hat, war das schlechteste Lied, was dran teilgenommen hat. Warum gewinnt sowas? Das war doch wirklich so schlecht. Das ist derselbe Grund, warum der Brexit passiert ist. Ja, nein, ach, ich weiß es nicht. Also es ist relativ schwer zu erklären, weil du auch nie wirklich weißt, was kommt tatsächlich in Europa an. Eine Sache darf man jetzt erstmal nicht vergessen. Bisher, und auch das schließt dieses Jahr ein, hat jedes Gewinnerlied hohe Punktzahlen aus allen Ländern bekommen. Und das trifft auch hier in diesem Fall zu. Der Punkt ist, ich glaube, es war dieses Jahr ein Politikum. Und ich verstehe es auch nicht so ganz und ich bin auch nicht mit der Entscheidung einverstanden. Ich wäre auch nicht einverstanden gewesen, wenn jetzt Russland zum Beispiel gewonnen hätte. Es war auch wirklich ein ganz fürchterliches Lied. An Platz 2, Platz 3 wären die... Oh, wer waren da noch am Platz 3? Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall waren 2, 3 Songs quasi in der Hinterhand, die es meiner Meinung nach eher verdient hätten zu gewinnen. So, dass jetzt so ein Lied gewinnt, es kann auch manchmal sein, auch wenn viele Leute sagen, dass es ein unpolitischer Wettbewerb ist, dass einfach auch die gesamtpolitische Situation eine Rolle spielt und dann gewinnt so ein Song leider manchmal. Das ist leider so. Was ist dann an diesem Gerücht dran, dass sich so die Ostblockstaaten die Punkte zuschustern? Das ist ja auch Bullshit. Das ist auch immer so ein Ding, was immer so durch die Medien geistert. Ja, nein, es ist Bullshit. Genauso schustern sich die Skandinavier die Punkte zu und genauso schustern sich die westeuropäischen Länder die Punkte zu. Das würde sich ausnivellieren. Also es ist tatsächlich irgendwie, es spielt keine entscheidende Rolle in diesem Fall. Oder der Balkan ist auch immer früher ganz gern gesehen. Die haben mal 2, 3 Mal irgendwie gewonnen und es ist halt... oder hohe Punktzahlen erreicht. Es ist aber tatsächlich, es nivelliert sich aus. Es spielt keine Rolle. Ist der ESC für dich ein Event, was man ernst nehmen kann? Nein. Okay, warum? Weil ich gerade fragen wollte, warum schneidet Deutschland, lass mich erstmal ausreden, warum schneidet Deutschland immer so schlecht ab und warum sind dann Lieder wie Gildo hat euch lieb oder Wadde hade Dude da so hoch platziert, weil das ist ja ganz großer Bullshit gewesen und also unseren deutschen Beitrag fand ich super eigentlich und warum schneiden wir so schlecht ab? Also auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort, wie eigentlich auf viele Fragen, aber in diesem Fall tatsächlich auch nicht. Also es ist eine Mischung aus was ich vorhin sagte, dass ihm halt ein politischer Song gewonnen hat. Es ist eine Mischung aus, dass relativ wenig PR aus Deutschland passiert. Wenn man sich mal folgende Situation jetzt ergehen lässt, der schwedische Beitrag aus diesem Jahr, der war Platz 1 in den Radio Charts, also in den Charts, wo gemessen wird, wie oft ein Song gespielt wird. In den Balkanstaaten, in Schweden und in Skandinavien und auch in Deutschland unter den Top 10. Und der deutsche Beitrag ist in Gesamteuropa, noch nicht mal in Deutschland, in den Top 30, dann läuft da irgendwas schief, was die PR-Arbeit angeht. Und dann kommt noch etwas dahinzu. Ich finde auch, dass der Entscheidungsprozess, wie man zu unserem Beitrag kommt, nicht wirklich das Potenzial dieses Landes ausreizt. Schweden ist super erfolgreich mit all seinen Produzenten und mit seiner Musik, die es tatsächlich irgendwie auf viele, viele, viele Länder verteilt. Also viele Beiträge aus dem Eurovision Song Contest kommen eigentlich aus Schweden. Aber die Marktmacht und die Möglichkeiten, die Deutschland von der Produzentenseite aus hat, ist eigentlich um ein X-faches größer. Und dieses Potenzial wird nicht ausgereizt. Über die Gründe können wir jetzt streiten, da können wir auch uns überlegen, ob da vielleicht irgendwie der teilnehmende Sender vielleicht ein Problem hat, tatsächlich mutiger zu sein. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, weshalb zum Beispiel übrigens auch Lena oder Gildo oder auch Stefan Raab halt erfolgreich war, ist PR-Arbeit gewesen. Er hat halt tatsächlich Leute in die unterschiedlichen Länder geschleift und die Leute in die Talkshows reingebracht und ins Radio gebracht und dort die Lieder hat spielen lassen, sodass den Leuten weit vor dem Eurovision Song Contest der deutsche Beitrag im Ohr war. Und das ist schon mal ein Riesenschritt in Richtung Erfolg. Ja, man muss dazu sagen, also Gildo, Lena und Stefan Raab natürlich ist alles Raab-Geschichte, ne? Also Gildo Horn war auch Raab, ne, glaube ich, ne? Naja, also sie haben beide zusammen das gemacht, ne? Also, genau. Ich habe jetzt gerade erst neu gelernt, dass tatsächlich Raab auf Gildo zugegangen ist und hat gesagt, also ich finde das ganz toll, lass uns das irgendwie versuchen zu machen. Da war Gildo schon in Richtung ESC unterwegs. Also das ist schon eine interessante Sache. Gut, wir wollen ja eigentlich nicht über den ESC-Schnack reden, aber ich komme gerne mal bei euch zum ESC-Schnack und dann können wir gerne das Ganze nochmal ausdiskutieren. Da habe ich eigentlich Bock zu, weil mich das einfach interessiert. Aber wir wollen ja eigentlich mal über euren Podcast reden. Wir sind ja Podcaster. Ja. Was macht ihr mit eurem Podcast? Macht doch mal euren Podcast. Was macht ihr? Es unterhalten sich zwei gute Freunde über den Eurovision Song Contest. Das ist wenn man das auf einen Satz runterbrechen sollte. Daniela und ich, wir gucken das schon sehr, sehr lange zusammen, schon über 10 Jahre mittlerweile. Und ich hatte, weil ich halt sehr, und dann muss man dazu sagen, Daniela und ich, wir kommen beide aus dem Radio. Also wir haben beide schon mal fürs Radio gearbeitet. Dann ist es halt so, wir beide, oder ich bin halt ein großer Konsument, was Podcasts angeht, schon seit Ewigkeiten. Und ich habe gesagt, eigentlich, ich habe so Bock mal wieder ans Mikrofon und ich möchte es eigentlich mal wieder machen. Und am liebsten würde ich das am liebsten mit Daniela machen. Und dann sagt Daniela, ja, aber wir müssen irgendwie ein Thema haben. Wir können nicht einfach über Gott und die Welt reden. Und darüber haben wir dann auch nochmal eine ganze Zeit lang nachgedacht. Und dann kam halt dann der ESC dazwischen. Da haben wir gesagt, das wäre mal ein Thema, was wir machen könnten. Ja, und dann haben uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, wie machen wir das? Und gut, wir reden halt relativ frei darüber. Wir bereiten uns natürlich auf unsere Themen vor. Wir gucken immer so, was ist seit der letzten Sendung passiert und bereiten das auf, recherchieren an der einen oder anderen Stelle nochmal nach und präsentieren dann unsere Meinung und unsere Ideen dazu dann vor dem Mikrofon. Habt ihr, ich meine, ihr seid ja der einzige Podcast, der das Thema durchbehandelt. Habt ihr irgendwie? Nee, es gibt mittlerweile den zweiten. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, habt ihr Feedback aus dieser ESC-Bubble bekommen oder hat man euch nicht wahrgenommen, außer die Podcast-Community oder die Hörer? Oder ist von den ESC-Leuten, ist man euch rangetreten oder seid ihr an die rangetreten? Habt ihr versucht, Interviews zu kriegen oder sonst irgendwas? Nein, also da will ich auch gar nicht so viel vorgreifen, weil ich noch so ein paar Sachen im Petto habe. Wir haben Kontakt zu den Leuten, also die wissen, dass wir existieren. Okay. Aber wir sind halt noch ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz kleiner Podcast. Das mag man vielleicht nicht so wirklich glauben, aber wir sind jetzt seit 10 Tagen und einem Jahr sind wir auch tatsächlich erst live, in Anführungsstrichen. Ich bin ein großer Befürworter des langsamen Wachstums und ich will da gar nicht so groß auf die Tube treten. Es ist natürlich angedacht, das eine oder andere Mal vielleicht vielleicht als Interviewgast mal ranzuholen. Die Technik entwickelt sich jetzt auch weiter mit Ultraschall und der Live-Übertragungsgeschichte und mit wie heißt es gleich noch, Studio Link, dass man da auch die Qualität entsprechend hat, ja, um vernünftige Interviews zu machen auf Augenhöhe. Das ist schon angedacht, aber da muss dann der Zeitpunkt stimmen und es muss auch das Thema stimmen und dann kann man sicherlich den einen oder anderen vielleicht mal ans Telefon holen oder über Studio Link dazu holen. Ansonsten wollen wir sicherlich irgendwann mal auch mal wieder live dabei sein bei so einem Eurovision Song Contest und dann auch im Rahmen des Podcasts, aber die Ukraine zum Beispiel ist momentan wirklich kein attraktives Reiseland. Nee. Deswegen wird es dieses Jahr wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich nichts werden. Das machen wir dann wieder von zu Hause aus, ganz normal, als Beobachter. Ja, ich denke, Klaus, bist du ansprechbar? Ja, aber immer, immer. Ja, Klaus ist unser Entdecker. Ja, Klaus ist der Entdecker, ja, genau. Ich habe Klaus auch zum Dank, zum Teil zum Dank, aber auch als Weihnachtsgeschenk ein Paket geschickt, weil er tatsächlich einer der ersten war, der uns erwähnt hat und auch für den ersten kleinen Zuhörerboost gesorgt hat. Das war echt ganz Mensch, toll. Mensch, Klaus, hast du eine CD bekommen von ABBA? Nein, ich hab was viel, viel Schöneres bekommen, aber das verrate ich jetzt nicht. Das bleibt weil das, uns. Ich weiß gar nicht, ob der Christoph das weiß. Durch die CD ist entstanden, also die erste CD, die es gab, das war ABBA. Das stimmt, weißt du das? Ja. Nee, das wusste ich nicht. One of Us. Aha. Genau, die allererste CD, die gepresst worden ist. Ich dachte immer, das wäre die neunte von Beethoven gewesen. Nein, das war ABBA, One of Us. Ganz genau. Okay. Ich weiß nur, dass ABBA ist eine der letzten Bands, die wirklich alles noch komplett selber live und per Hand gemacht hat. Und danach zog dann so langsam der Synthesizer und der Computer ein. Der Nachtzug fragt im Chat, war das nicht Dire Straits? Ich glaube, das ist auch mit einer der ersten. Die Brother in Arms, die gab es, glaube ich, mit als CD auch mit als erstes. Ja, aber, das stimmt, ja. Aber weißt du nicht noch. Ja, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen können, der ESC-Schnack hat sich vorgestellt. Wir haben eine Menge über ESC gesprochen. Ich habe da auch Bock, mal Gast zu sein. Ich habe da also noch ganz, ganz viele Fragen. Ich wollte jetzt heute Abend nicht die Hörer vom Raucherbalkon belasten. Ja, aber man muss aber an der Stelle auch ganz klar sagen, dass der ESC-Schnack deswegen nett anzuhören ist, weil sie nicht so verklärt durch diese ganze Geschichte laufen, sondern auch sehr kritisch sind und da fallen auch mal die ein oder anderen, nicht wirklich bösen, aber doch härteren Kommentare über die einzelnen Lieder. Das ist ja das Schöne an der Geschichte eigentlich, genau. Bei euch, dass ihr da nicht so jetzt hier als Fanboy und Fangirl irgendwie da agiert, sondern ja, ihr macht das richtig schön. Das wo Kritik hingehört, sagen. Muss auch Kritik hingehören. Ja, definitiv. Und das halten auch alle hin. Ja, also ja. Wo ich mich jetzt ein bisschen schwer tue, ist wahrscheinlich für unsere nächste Sendung werden wir den Junior Eurovision nochmal auseinandernehmen. Ja. Das ist da, wo die Kinder dann ihre Songs und ihre Lieder. Da tue ich mich ein bisschen schwer, kritisch zu sein, weil das sind am Ende das noch Kinder und Weltenschutz. Genau, und da muss man eher das Positive sehen und vielleicht da dann noch mehr den Fanboy raushängen lassen. Genau. Also das finde ich schon besser als. Aber die Erwachsenen, die müssen damit rechnen, dass wir auch mal hart draufschlagen. So soll es sein. Ja, Hatti, wo wolltest du hin? Ja, ich wollte eigentlich dahin, dass Christoph uns jetzt vielleicht nochmal so, jetzt haben wir glaube ich alle Podcasts durch, ich weiß nicht, ob der Sönke noch was sagen möchte, dass er uns vielleicht nochmal einen schönen Titel aus der für die YouTube-Playliste aus dem Eurovision Song Contest Krams nochmal einen Raum schmeißt und ich starte einen Aufruf, Klaus möchte gerne ein MacBook haben und ich habe einen Sponsor gefunden. Ich habe einen Sponsor für uns gefunden, der dir vielleicht ein MacBook zukommen lässt, weil wir jetzt wir spielen jetzt einen Jingle ein und stimmt, wir machen Werbung heute, genau, richtig. Wir machen jetzt Werbung, vielleicht kriegst du ja ein MacBook aber vorher kann uns der kann uns der Christoph vielleicht nochmal was in den Raum schmeißen für die Leute, die keinen Bock auf Werbung haben. 4:07 und zwar der Beitrag aus dem Jahre 2000 von Stefan Raab. Das war großartig. Das war einer der wenigen Songs, die so den englischen Kommentator komplett sprachlos gelassen haben. Ja, das will was heißen. Völlig unerwartet war, wie die Jungs aufgetreten sind. Kann ich nur empfehlen. Ich packe den Link mal hier in den Chat. Alles klar. Das ist einfach ein großartiger Auftritt. Ich liebe dieses Lied. Sehr schön, ja. So, und wer Lust auf Stefan Raab hat, hört sich Stefan Raab an. Und wer Lust hat, den Klaus seinen Sponsor sich anzuhören, der lauscht jetzt unserem Jingle. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Martin aus der Schweiz. Und? Hier ist der Achim aus Deutschland. Und? Hier ist der Jan aus Österreich. Wir sind, der eine oder andere hat uns vielleicht erkannt an der Stimme, vom Geek Talk, dem geektalk.ch Podcast, ein Podcast vom Poughkeepsie Network, bekannt eben wie gesagt wahrscheinlich aus den Newsfolgen, die wir da machen, oder auch aus der ein oder anderen Sparte, die ihr da kennt. Achim, was haben wir Neues? Wir machen jetzt auch den Daily Geek Talk, das ist ein täglicher Tech-Podcast zum Start in den Tag, wo wir gucken, was sind so die Themen im Tech-Bereich, kann aber auch Gaming sein, alles, was so wirklich anliegt. Ja, wie Achim schon sagte, wir erscheinen täglich immer werktags um 4 Uhr in der Früh, damit wir euch tatsächlich auch in den Tag hinein begleiten können. Die Folgen sind nur 5 bis 10 Minuten lang je Folge, das heißt, wir versuchen euch wirklich auf dem kürzesten Wege jeweils auf den aktuellen Stand in der Tech-Welt zu bringen, ehe ihr auch in den Tag startet. Aber keine Angst, liebe Hörer, ihr müsst nicht um 4 Uhr morgens früh aufstehen, um uns zu hören. Ihr könnt uns abonnieren. daily.tiktok.ch/abonnieren. Da findet ihr alle Links mit drin. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euer Feedback. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Tja, schreibt mal Audio-Kommentare oder schreibt mir Kommentare, wird hinfällig. Schickt mehr MacBooks. Schickt mehr MacBooks. Nee. Hört mehr Geek Talks. Ja, ganz, nein, ganz, natürlich, natürlich ganz, haben ganz wir liebe, da, ja. Ganz, ganz liebe Grüße an den Geek Talk. Eben, ja. Haben wir gerne gemacht. Ja, es war sehr schön. Wir haben ja in der letzten Folge mal nachgefragt. Also, es war ja auch mehr so, wie wir halt sind, so lapidar, ob uns überhaupt einer zuhört, wenn wir hier was erzählen. Und einer von denen, die sich gemeldet haben, war der Poughkeepsie vom, ja, Geek Talk und hat uns auf Twitter mitgeteilt, dass er das immer sehr gerne hört hier. Dafür vielen Dank. Ja. Haben wir noch Themen? Haben ja, wir noch also Themen? Ganz ehrlich, 50 bestimmt. Folgen Raucherbalkon. Ja? Ja. Ganz großes Dankeschön, dass ihr das macht. Ich finde, ich höre den Raucherbalkon wirklich wahnsinnig gerne. Es ist einfach eine wunderbare Stimmung, diesen Podcast zu hören. Das finde ich wirklich großartig. Ich fühle mich immer wunderbar aufgehoben. Als wenn ich daneben stehen würde, gut, ich rauche nicht, aber da am Geländer und es ist kalt und ich höre euch beim Schnacken zu. Das ist großartig. Ja, der Hintergrund war ja eigentlich immer so, also wer es nicht weiß, es hat ja angefangen, ja, Klaus und ich, wir kannten uns ja eigentlich gar nicht. Mittlerweile ja, haben wir eigentlich, ich sag eigentlich schon, wir haben 2 Podcasts zusammen. Also er gehört zum Inventar von unserem Geocaching-Podcast. Also er ist nicht mehr wegzudenken. Ich kriege nur positive Nachrichten. Wenn ich das Klaus schicke, dann zieht er sich noch aus und muss dann noch mal nackt im Kopf auf dem Bett tanzen. Das wollen wir jetzt aber nicht. Also es gibt nur Lobeshymnen, wahrscheinlich braucht man nur noch die Muggel-Story, die müsste dann mal eine Stunde gehen, Klaus. okay. Ja, aber nee, Klaus stand ja irgendwann mal der ist ja einfach in die Pott-WG gegangen und hat gesagt, ach ja, ich bin Raucher, ich stelle mich auf den Raucherbalkon, ich langweilige mich und twitterte das und bin ich da mal hingegangen und ja, und dann haben wir ein bisschen geschnackt und so. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt und dann hatte Micha von Making Tracks hat gesagt, komm, ich setze euch ein WordPress auf. Das war doch so, das war da erstmal Micha, ne? Ja, es war ja erstmal so, eigentlich haben wir uns ja nur getroffen, um einfach nur zu reden hier. Und dann kam, ich weiß gar nicht, irgendwann hat mal einer diese blöde Aufnahmetaste gedrückt. Ja, ja, genau. Und dann hat man entschieden, ach, da machen wir einen Podcast draus. Und das hat der Micha vom Making Tracks, der hat dann einen WordPress aufgesetzt und hat das Zeug da hochgeladen. Und ja, seitdem gibt es den Raucherbalkon. Obwohl das ja eigentlich ganz anders gedacht war anfangs. Das war ja so gedacht, dass jeder auch mal was aufnehmen darf hier und uns Bescheid sagt und wir heben es hoch. Ja, aber irgendwie muss immer einer von uns da sein, sonst funktioniert ja, das nicht. Ja. Und genau. Nennen wir es betreutes Podcasten und ich freue mich über jeden, der heute da ist hier. Das ist ganz, ganz, ja, aber, toll. Ja, aber lass uns mal überlegen. Es ist dann ja auch so, die Geschichte entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir geben Hilfestellung, soweit wir können. Wir sind ja auch, na gut, ich podcaste schon ein bisschen länger, aber was Technik betrifft, das war ja auch ja immer so, ja, eher semi-professionell und wir haben ja gesagt, okay, wenn es Probleme gibt, ihr wollt podcasten, ja, dann helfen wir euch und wir haben über den Raucherbalkon den ein oder anderen Podcast nach vorne gemacht, beziehungsweise es sind Podcasts entstanden über den Raucherbalkon, ne Klaus? Das ist richtig, ja. Also ich... Brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen aufdröseln. Ich das weiß noch zu viele, Klaus. so viele sind nicht. Nein, aber passt schon. Aber ja, es hat ja auch Spaß, ja, gemacht. Und ich sag einfach mal, wir kennen uns fast alle nicht. Wir haben viele Freunde kennengelernt. Auch Leute so wie Martin vom Metacast, den mag man nicht unbedingt. Aber ich muss immer Spitzen verteilen. Ich mach das so gerne. Nein, aber bei mir. Nein, ja, weil du bist, ich bin doch kein Opfer. Nein, du bist kein Opfer, aber du bist so ein Hamburger Jung. Du hast so eine große Schnauze und du brauchst sowas. Echt, jetzt hab ich. Okay, schön. Also, hör mal. Also hör mal. Also Hamburg haben noch keine große Schnauze. Gut, wenn es um HSV geht schon, aber ansonsten nicht. Ich mag keinen Fußball, da wirst du nichts bei Bitte, mir. Bitte, siehst du. Also hat er keine große Schnauze. Bitte, siehst du, weißt du, hast du schon. Oh, haben wir dann Bruder vergrault, Klaus? Wenn, dann St. Pauli. Nee, der hat sich verabschiedet bei mir, das passt schon. Oh, okay. Das war eine großartige Folge letztens im Versuchslabor. Ja, danke schön. Ja, wir haben auch eigentlich immer noch eine Woodstock-Folge offen. Eine Woodstock-Folge offen. Ja, aber die nächste Folge, die hier erscheinen wird, ist eine Pottwichtel-Folge. Und zwar haben wir nämlich unsere Wichtel-Folge schon zugeschickt gekriegt. Die ist schon da. Die liegt auch schon auf Halde und wird dann am 24. um 0 Uhr und 1 hier erscheinen. Ich habe eine Minute reingehört. Und ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Aber ich meine, die Stimme ist gut verstellt, ja? Ich weiß es nicht. Hast du reingehört, Klaus? Ich habe reingehört, ich habe auch eine Idee, aber ich werde nichts sagen. Ich werde meinen Lösungsvorschlag in einen weißen Umschlag packen und den per Post an die Pottwichtel schicken, um das dann später beweisen zu können, dass ich es vorher schon wusste, wer es ist. Ab welchem Datum muss man sich eigentlich Sorgen machen, dass man noch keinen Wichtel gekriegt hat? Da fragt man den Herrn Erler. Ich habe jetzt am Montag oder wann habe ich hier mit dem Sascha das dauert halt ein bisschen, das ist auch viel Arbeit, das alles hin und her. Die kriegen dann irgendwelche Dropbox-Links und dann könntest du an dem Link schon sehen, wer dich bewichtelt hat. Das heißt, die laden die runter, laden die auf einen anonymen, in Anführungsstrichen, Server wieder hoch und es dauert. Aber es ist, soweit ich weiß, sind alle Folgen soweit da, die gebraucht werden. Wir müssen gerade mal Hilfe leisten. Nackt im Kopf schreibt, sie haben ihren Wichtel noch nicht und Sebi, die goldene 10, schreibt, die haben auch noch nicht ihren Wichtel. Redet doch mal miteinander, ihr beide. Ihr müsst euch das doch nur gegeneinander... Ja, die trauen sich nicht. Es kommt. Ja, ihr könnt es auch hier, die Frage in den Raum werfen. Aber ja, machen wir doch glatt. Sebi, hast du uns bewichtelt? Sebi, hab Mut. Das wäre schön. Mach dich nackt. Sebi, ist das zu kurz? Das wäre wirklich großartig, das wäre geil. Mach dich nackt im Kopf. Pass mal auf, jetzt mal allen Ernst. Sebi, hättest du Lust gehabt, uns zu bewichteln? Nein. Ich muss sagen, ich mag die Podcast-Kollegen, die auch in der IT arbeiten. Die sind so klar raus immer mit 0 und 1. Ist es wunderbar. Nerds, ne? Ja, nein. Ja. Punkt. Keine Diplomatie, nicht ein Hauch davon. Wissen wir, wir gehen? Ja, nein, vielleicht. Genau, nee, vielleicht gibt es aber in der Informatik nicht. Frei von Nebensätzen. Ja. Aber die goldene 10 zu bewichteln ist doch echt nicht schwer. Das ist doch wohl mit einer der einfachsten Podcasts. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, was beim Pottwichteln alles so mitmacht, wo ich mir denke, das ist alles ein interessantes Projekt, klingt super, aber nicht unbedingt Wichtel geeignet, weil sie halt, also weiß ich nicht, da ist zum Beispiel irgendwie der E-Government-Podcast mit dabei. Ja. Ist jetzt ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Ja, so, bekomme und dann muss ich den E-Government da, also wäre ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen so. Ja. Ich habe den Typen kennengelernt, Sachen, der ist super nett und hat auch totale Ahnung von dem Thema und ich glaube, das ist schon. Ja, aber den Bewichtel. Aber der ist auch für jemanden, der da jetzt nicht unbedingt in dem Thema drin ist, gibt es durchaus Ansatzpunkte, um zu sagen, okay, ich beschäftige mich mal jetzt einfach mal diesen einen Aspekt. Was ist da muss ich schon anfangen. Wer ist denn bei uns bitte nicht im Thema drin? Nein, aber... Also außer Sebi. Entschuldigung. Ganz tief. Ganz tief. Also ich kenne den Thorsten auch, der kommt ja auch immer zum Meetup. Also, ist nett, ja. Aber. Wollt ihr sagen, der Sebi steht immer hinten, oder was? Ist ja egal, Hauptsache er steht. Oh, übrigens, aber heute ist letzte Domian-Folge, ne? Fällt mir gerade auf. Okay. Nee, aber ihr habt über was im Podcast habt ihr gerade gesprochen? Was ist das? Worum geht's da? E-Government. Was ist das? Das ist, wenn die Regierung Computer benutzt. Genau. Das Wahlcomputer zum Beispiel. Oder dir vorschreiben möchtest, wie du deinen Computer benutzt. Wahlcomputer? Ja, da habe ich gesehen. Ich habe ihr, was habe ich denn gesehen? Bei welcher Netflix? Hier bei Scandal habe ich gesehen. Da war auch mit Wahlcomputer und Gedönse. Da gibt es einen Podcast. Also es gibt ja wirklich zu einem Podcast irgendwie. Ne? Show? Ja. Hier ist auch ein interessanter Podcast. Aber ich deswegen sage ich ja, ich kenne Thorsten, ich habe kein Problem mit dem Podcast. Ja. Ich finde es nur bei manchen Sachen, Goldene 10, mega einfach. Ja. Ja. Oder jeder Laber-Podcast, egal welcher, ist nicht schwer. Ja, setzte dich hin, laberst du, fertig. Vielleicht hast du noch eine Kategorie oder so, aber das kriegst du alles gebacken. Aber alles, was irgendwie so themenbezogen ist, da irgendwie Religionspodcast oder sowas, das finde ich dann schon, also schwierig bis teilweise schon arg schwierig. So. Und ich habe auch gehört, dass es Leute gibt, die zu viert teilnehmen beim Podcast und dann Personal Podcast bekommen. Die zu viert. Kann ich, ihr Klaus, ich bring jetzt mal einen Brüller. Klaus, ja. Ich bring jetzt mal einen Brüller. Ich bin gespannt. Du wirst, also ich habe ja gerade gesagt, es gibt so einen Podcast. So, jetzt pass auf. Das will ich gar nicht vorlesen, was da steht. Pass auf, ich habe eingegeben, Brustwarzen-Podcast. Mhm. Okay. Da steht Folge 240. Gefrierbrand an der Brustwarze. Planet Kai Podcast. Was stimmt da nicht? Ja, es wäre unser Piercing-Podcast. Hast du den? Genau, ich kann mich da nicht dran erinnern, aber das scheint ja ganz aktuell zu sein, ne? Ja, du solltest du mal reinhören. Oh Gott, der muss ja dann nochmal ein Podcatcher sein. Ich hab ja Angst. Kai, tut mir leid, ich hab's noch nicht gehört. Ich krieg grad Angst. Ich dachte, ich gebe mal Brustwarze ein. Du weißt ja, tiefe Wasser sind still. Nee, dreckig, schmutzig. Dreckig. Ja. Das heißt, wenn ich dann ins Bett gehe, muss ich erstmal die aktuelle Folge von Kai hören. Ach, je. Die aktuelle Folge vom Kai muss man immer hören. So. Ja, sicherlich, aber ich hatte andere Sachen zu hören. Aber das war jetzt irgendwie, ich habe gesagt, Brustwarzen-Podcast. Und jetzt lese ich Gefrierbrand an den Brustwarzen. Oh Mann. Ja, die klär mal auf, wie entsteht der? Das ist ein ernstzunehmendes Thema. So. Ein ganz ernstzunehmendes Thema. Das, Klaus, hau raus. Nein, ich werde nicht spoilern. Wisst ihr, was ihr machen müsst? Ihr müsst den Planet Kai anhören. Der erzählt das so schön. Das werde ich nicht machen hier. Oder ESC-Schnack hat seine Podcast-Wichtelfolge auch noch gekriegt, Christoph. Das haben wir auch. Nee, wir haben unsere auch noch nicht gekriegt. Also ich bin mal gespannt. Die kommt. Ich bin wirklich gespannt. Ja. Wir haben wirklich, also ich will nichts erzählen, aber wir haben ein richtig schwieriges Thema gehabt, wo wir zwar Konsumenten sind, aber dann schon seit 20 Jahren nicht mehr in dem Thema sind. Und das ist dann schon interessant, sich auf den neuesten Stand zu bringen. Ihr kifft nicht mehr oder was? Ach so, ihr hattet nackt im Kopf. Ich hätte mich wirklich wahnsinnig über nackt im Kopf gefreut. Ich bin ein Riesenfan vom Intro-Band. Seit 20 Podcast. Jahren nicht mehr Konsument. Ja. Ja. Ich konsumiere Sex. Oh, wow. Oh Gott, echt. Oh. Also, ich bin halt ein Riesenfan vom Intro-Band-Podcast. Es sind ja auch zwei Frauen, die sich über Sex unterhalten. Nein, das ist nur Musik. Und was? Ach so, ja, und das wäre wirklich ein Thema gewesen, was ich auch mal mit Daniela anbrechen wollen würde. Dann wäre vielleicht vieles aus dem Weg. Daniela und ich haben keine Geheimnisse, deswegen. Das klingt spannend. Reden wir auch ganz offen drüber? Ja. Nee, ist so. Ja. Ist so. Also, definitiv. Das ist doch super. Ja. Also, das ist ja genau der Punkt eigentlich, ne? Dass man wirklich sagt: So, pass auf, wie wäre es, wenn wir mal das? Dann kann man ja immer hinterher noch sagen: Nein, also, macht mir keinen Spaß. Da kurz, Daniel und ich sind kein Paar oder so, sondern wir sind wirklich nur Freunde. Aber wir unterhalten uns tatsächlich auch über Sex, ganz normal und ganz offen. Also, da sind wir völlig entspannt. Meinst du, dass es deswegen, weil ihr kein Paar seid, deswegen Prato leichter grade, geht? Irgendwas brummt hier gerade. Jetzt ist es weg. Was hast du gesagt? Meinst du, dass deswegen, weil ihr kein Paar seid, dass es deswegen leichter geht? Ja, nein, nein. Weiß also nicht. Nee, also das ist definitiv nicht der Fall. Okay. Es liegt eher daran, dass wir auf einer Wellenlinie. Deswegen können wir auch wunderbar zusammen moderieren. Das hängt. Man merkt das auch im Radio zum Beispiel, wenn da so zwei Moderatoren sind, die nicht miteinander auf einer Wellenlinie sind. Das hört man sofort raus, sofort. Ja, die reden aneinander vorbei, ne? Ja, ja, nicht unbedingt, aber man hört einfach, dass sie nicht harmonieren. Ja. Und Daniel und ich harmonieren wirklich hervorragend miteinander. Zumindest also sagen wir uns das gegenseitig. Das ist schwierig zu sagen. Ich mag die wahnsinnig gerne und wir können uns, ohne dass wir uns sehen können, Bälle zuwerfen und aufeinander reagieren. Das funktioniert wirklich zwischen uns beiden hervorragend und wir sind wirklich sehr offen zueinander. Das ist auch wirklich super wichtig, wenn man zusammenarbeitet, finde ich. Das finde ich jetzt eine spannende Frage eigentlich. Geht es, dass man mit einer Frau, also als Mann jetzt mit einer Frau zusammen, ich sage jetzt mal, arbeitet und auch über diese Themen redet, ohne dass eine sexuelle Komponente in Form von doch einer weitergehenden Zuneigung existiert? Nein. Harry und Sally. Nein, geht nicht. Also, pass mal auf, springt bei euch schon auch in gewisser Weise der Flirtfunke immer wieder über? Es gibt keinen besten Freund der Frau, den gibt es nicht. Nein, sagst du? Also das ist, das ist schwierig. Darfst du jetzt nicht sagen, wenn deine Frau hört zu, oder? Ich habe Gott sei Dank keine, ich bin Single. Okay, ja, dann geht's ja einfach wahrscheinlich. Also der Punkt ist, das ist nicht der Punkt. Also wir sind wirklich hervorragende Freunde. Sexuell ist es jetzt nichts zwischen uns in die Richtung. Okay. Wir harmonieren hervorragend miteinander. Aber es hat jetzt nichts irgendwie auf einer erotischen Ebene oder was zu tun. Also auch nicht mit Flirt? Also nein. Wirklich also, ganz, also als wenn du mit einem Typen quasi jetzt reden würdest. So beste Freunde. Ja, so in die Richtung geht das auf jeden Fall. Definitiv. Der Punkt ist einfach, dass wir es ist einfach eine sehr tiefe Freundschaft. So kann man das wirklich nennen. Ich meine, wir kennen uns seit über 16 Jahren. Seit 16 okay. Jahren jetzt irgendwie. Und das ist eine gewachsene Struktur und die wird sich auch da in die Richtung weiterentwickeln. Also ihr hattet, Entschuldigung, du kannst auch sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht beantworten, ihr hattet auch nie was miteinander, oder? Nein, nie. Okay, du hast ja also kennengelernt hat mir immer und die einfach Dame, so, das Daniela ist genau meine Wellenlänge. Daniela hat mir immer die Mädchen zugeführt. Also sie wusste ganz genau, was ich will. Ist ja auch praktisch. Ja, total. Ja. Ja, hör da nicht zu, ich werde dir nichts zuführen. Also, Nee, aber ich meine, das ist ja wirklich was eigentlich normalerweise nur unter Jungs oder vielleicht unter Mädels untereinander passieren kann, ne? Das ist ja, finde ich, eine sehr, sehr wertvolle Beziehung. Wenn du das wirklich kannst, du kannst wirklich alles mit ihr teilen und austauschen. Ja, aber der Punkt ist genau Alter. Das. Das ist. René, der sag du genau, doch mal was. Aber der Punkt ist genau das, eben halt wir, dass wir genau wissen, wo unsere Grenzen sind. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auch darüber gesprochen haben und dass wir genau wissen, wo fängt was an. Und das ist super wichtig, eben halt auch Grenzen abzustecken. Das ist in jeder Beziehung wichtig, genau zu sehen, bis hierhin kann ich gehen und bis darüber hinaus sollte ich unter keinen Umständen gehen. Okay. Nee, finde ich sehr beneidenswert. Aber das muss man miteinander aushandeln, ne? Ja, klar, natürlich. Man muss drüber reden. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt. Absolut. Du musst wirklich absolut. Über die Dinge auch reden können und sagen, so, pass auf, Bussi auf die Wange, also Kuss auf die Wange wäre in Ordnung. Zungenkuss wäre dann zu viel. Genau. Hallo, ich bin auch noch da. Ja, schön. Hallo. Ach, ja, pass mal auf, die Süße ist auch noch da. Ich höre mit. Carla. Genau, Carla, die vorher Paula war. Frau Benignone ist Paula. Klaus? Schön. So, je schöner der Abend, umso später die Gäste. Wollte ich gerade sagen, ich krieg gerade so ein bisschen Angst. Was ist denn hier los? The Pottwichtel Master himself ist in seinem Haus. Ja, warte, ich möchte das mal so. Ich frage mal in die Runde, schaut von euch einer Babylon 5? Nein. Ich. Wir hallo Sascha. So, ich frage mal in die Runde. Klaus, kennst du die Namen der Podcaster von dem Babylon 5 Podcast vom Grauen Rat? Jetzt sofort. Ja, könnt ihr in der letzten Folge vom Raucherbalkon nachhören. Ich kenne sie. Ich kenn vom Grauen Rat den Sascha und ich kenne Mary, die nackte Frauenbeauftragte. Das sind die beiden wichtigen für mich. Aber ich, reicht auch, das ne? hast du schön gesagt. Allein der Name. Aber ich geh mal davon aus, dass Sascha vorbeigekommen ist und der möchte sagen, dass Nackt im Kopf und die Goldene Zehn ihre Wichtelfolgen heute bekommen haben. Haben wir gekriegt? Nee, haben wir nicht gekriegt. Ich weiß nicht, was er jetzt sagt. Jetzt sagt er gar nichts. Ja, sag mal. Nee, haben dafür wir nicht war gekriegt. Raphael zuständig. Ich weiß nicht, ich habe gestern 18 Wichtelfolgen verschickt. Die anderen wollte Raphael heute unter die Menge schmeißen. Ja. Wie weit er das geschafft hat, weiß ich nicht. Ich komme gerade von der Betriebsweihnachtsfeier. Ja. Und dann noch nüchtern. Nee, nicht mehr nüchtern. Das hört man doch. Aber Raphael ist doch ein Nachtmensch, habe ich gelernt. Der steht ja nachts um 4 auf, um am Raucherbalkon noch zu podcasten. Also, ja, das tut er wohl. Ja, ja. Also demzufolge müssten wir jetzt auch unsere Folge bekommen haben, oder? Ich sehe gerade, euer Wichtel hat geliefert, ja. Ja, schön. Aber cool. Die ist noch nicht in der Verteilerliste drin. Aber euer Cast ist gerade gekommen. Man kann also sagen, die arme Sau. Man kann also sagen, er hat gestanden. Er hatte gestanden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, er hatte gestanden. Jetzt steht er nicht mehr. Autsch. Okay. Klaus, alles gut. Oh, ihr macht nichts für dich heute. Es ist bisher immer noch irgendwas, nicht was wir suchen mussten. Es ist alles so unglaublich zweideutig heute. Ja, das man traut sich kaum was zu sagen. Eindeutig, zweideutig. Genau. Ja, danke. Oder Sebi und René sind gegangen. Ja, danke. Ja, haben sich aber verabschiedet unten im Chat. Ja, schade leider. Vielen Dank. Sebi ist natürlich ohne Sex, ne? Deswegen das Thema war natürlich jetzt für ihn nicht mehr passend. Ja, aber er steht ja hinten an. Ja, genau. So, wir sagen auch spannend, wenn wir den mal sehen, du. Genau. Wir sagen auch Servus zum Christoph vom ESC-Schnack. Was? Ich bin noch Nacht. Da. Ach ja, hallo. Ach so, hast du schön, schön zu den anderen gesagt. Ja, nur zu den anderen, die sind gerade gegangen, deswegen. Nein, ich bin noch da. Hallo. So ein Durcheinander, stimmt. Weil du aufnimmst, deswegen habe ich dich. Ja. Die roten schaue ich immer nicht, weil rote sind immer die. Ja, ist egal. Der Reidinger hat in seinem Video gesagt, unbedingt Aufnahme drücken. Immer Aufnahme drücken. Dann mach ich das auch. Wenn der Reiter sagt, Aufnahme drücken, mach ich das auch. Ja. Oh, auf dem Balkon steht eine YouTuberin, sehe ich gerade. Das auch noch. Ja, Sascha, wie schaut's aus? Noch viel Stress mit der Pottwichtelei oder habt ihr das soweit durch? Lass es mich so sagen, ich möchte dir zuallererst herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge sagen. Oh, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja. Kommt mir noch gar nicht so lange vor. Ja. Uns auch nicht. Gestern vor, dass ich die... Dass du die Folge 49 gehört hast. Ja, das ist genau, richtig. Ja. Oh, vielen Dank. Die werden so schnell groß, die Kleinen. Das ist, ja. Ja, zuerst sieht man sie groß und dann werden sie frech, ne? Ja. Oh. Ach, die können von vornherein frech sein. Das haben die wunderbar drauf. Ja, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Was war die Frage, Klaus? Entschuldige. Ob ihr noch viel Arbeit habt jetzt mit der Pottwichtelei oder ob ihr schon Land seht. Ich müsste noch die Folge für Nackt im Kopf hochladen. Ja, dann. Tschakka, tschakka. Und... dann hätten wir fast alle Folgen hochgeladen. Ich habe jetzt 2 noch offen. Na, okay. Ach, 2 fehlen tatsächlich noch, oder? 2 fehlen noch. Ja, wer aber denn? 2 waren doch zu viel, oder? Nee, 2 bekommen 2 Folgen. 2 bekommen 2 Folgen. Streber. Kannst ja mal plaudern, Sascha. Haben euch Leute angeschrieben, die gesagt haben, geht gar nicht? Genau. Dafür bin ich noch nicht betrunken genug. Ja, dann sauf. Nee, sauf. Aber kann ja sein, dass irgendwer gesagt hat, nee, sorry, kriegen wir nicht hin. Gibt's sowas? Nee, überhaupt nicht. Oh, ist doch super. Das ist ja, im Gegenteil, gut. Dass jemand aus Versehen den Falschen bewichtelt hat. Ach. Die wollten alle uns machen, ne? Ja. Weswegen jemand... Texas. Also weswegen ein Wichtel 2 Podcasts bekommt, ja, weil irgendjemand etwas falsch gelesen hat in der E-Mail. Das sind jetzt nicht wir, oder? Nee, das ist halt nicht wir. Schade. Da hat jetzt jemand einen falschen Podcast bewichtelt. Ja, aber 2-mal ist schon heftig, ne? Hat dann festgestellt, das war wohl der falsche. Und dann hat er dann beim Abgeben gefragt, war das auch der richtige? Sag ich, nee, das war der falsche. Und dann hat er noch schnell einen für den richtigen produziert. Boah, okay. Deswegen hat jetzt, darf sie einen Podcast über 2 Folgen freuen. Okay. Ein weiterer Podcast, weil es in der Auslosung ein kleines Missverständnis gab und ein Podcast überhaupt nicht auftauchte, hat quasi, dafür einer doppelt, dieserjenige hat 2 Folgen bekommen und der gute Raphael ist in die Bresche geschwungen und hat den anderen bewichtelt. Cool. Also wir sind schon wirklich ganz, ganz neugierig. Also nicht jetzt auf unsere Folge im Allgemeinen, natürlich auch auf die, aber auch auf die anderen eigentlich. Ja, da könnt ihr auch gespannt sein. Hast du schon reingehört, oder? Nein, ich habe noch nicht. Aber reingehört. Du weißt, wer uns natürlich bewichtelt hat und ja, deswegen sind wir gespannt oder sollten wir gespannt sein. Ja. Proton-Podcast, die machen da eine Biologie draus. Ja, ja. So, mit dem fünften Bienchen Element. Die Bienchen und die Blumen. Ja, natürlich, man muss aber langsam anfangen, ne? Ja. Und dann steigert sich das Wabe für Wabe. Ja, ja, das Thema ist ausbaufähig, natürlich. Wir hatten auch ein ganz schweres Thema. Naja. Okay. Also ist jemand von den jetzt noch Anwesenden sehr, sehr schwer mit dem Thema zurechtgekommen, was er hatte? Also wie gesagt, also Raucherbalkon. Also wir haben unheimlich gekämpft, muss ich sagen. Ja, Wahnsinn. Ja, das heißt also, auch grandios gescheitert. Also von daher ist es. Ja, eben. Also wir dafür sind wir ja angetreten, um zu scheitern. Wir müssen dazu sagen, wir haben eine Telegram-Gruppe, gegründet, haben gesagt, jo, kriegen wir hin. Wir haben noch nie mal einen Probelauf gemacht. Okay. Oh Mann. Nee. Aber Klaus, wir sind ja gerade so schön weihnachtlich. Und, wir sind weihnachtlich? Du vielleicht? Ich bin nicht weihnachtlich. Pottwichteln, Himmel herrscht nochmal. Ach so, okay. Macht ja nicht ein kaputter Klaus. Seid aber ein bisschen alles kaputt. Alles kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal irgendwie die Aufnahme beenden, dass wir dann jetzt wirklich mal FSK 18 sind, weil dann kannst du nämlich ein bisschen noch rumklimpern. Vielleicht wollen die Anwesenden hier nochmal den einen oder anderen Weihnachtsgruß. Moment, wieso müssen wir FSK 18 sein, wenn ich Gitarre spiele? Und die Aufnahme, wenn ich komme. Das ist überhaupt nicht fair. Das ist nicht fair. Du willst ja nicht sagen, wer noch fehlt. Oh. Nein, das braucht der Sascha auch nicht sagen. Das ist gemein. Ich muss aber meinen Babylon 5-Song für die Winkelfolge einreichen. Bevor wir das, also als wir das Warm-up gemacht haben, ist wirklich der Cheeser Feinripp, ne? Ja, ja. Jetzt, wo es spannend wird. Voll der Liebeskiller, ne? Mach doch mal die Jingles ein bisschen leiser. Ich verstehe hier kein Wort. Ja, so. Danke. Also, es ist angekommen, wir podcasten bis morgen früh 6 Uhr und wehe, einer verlässt hier den Raum. So. Gangbang-Podcast. Wow. Ich meine, wir haben einen Vorteil, wir können uns abwechseln. Prost, Girard. Girard ist da. Nee, leider nicht. Nur virtuell. Ach so. Aber ich sehe schon, jetzt werden die Soundboards ausgepackt. Ja. Und wir hören es doppelt, ne? Genau, ja. Der Hatti lenkt jetzt verdammt ab irgendwie. Auch. Nein, es ist alles gut, aber ich hatte Angst, dass das jetzt irgendwie in eine Richtung entgleitet, dass wir jetzt einen nackten Pottwichtel sehen oder so. Schneeengel. Schneeengel. Wir machen Schneeengel. Habt ihr schon mal einen Schneeengel gemacht? Nackt? Nackt? Nee, aber ich pinkel in Schnee. Ja, das kann jeder. Ja, das kann ja dein jeder. Der Schneeengel kann auch jeder. Hatti ist ja kurz. Also. Genau das. Normalerweise singt Klaus jetzt. Jetzt singt das Niveau. Du, ich halte mich mal da raus. Ich habe ja im Vorgespräch festgestellt, dass du Paul und Paulina schon länger kennst. Ja, sehr, sehr lange. Ich habe dich schon bedient, mein Freund. Ja, wir haben sogar schon Bier getrunken. Und, ja, ja. Also du hast Bier getrunken und ich habe es geholt. Ja, wir standen im Olympiastadion an den hängenden Pisten. Ja, genau. Ihr im Stehen, ich im Sitzen. Ganz genau. Hey, Moment mal, du hast gesagt, du kannst auch im Stehen pinkeln. Ich kann im Stehen pinkeln, ja. Wir hören euch doppelt. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Kommt wir hören euch auch. Komisch, wir haben nichts verändert an der Technik. Jetzt ist gut. Ja, jetzt gut. Jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Ach. Gut, dann würde ich jetzt mal persönlich mal unseren Musikbeauftragten nochmal fragen vom ESC-Schnack. Moment, hey, ich habe gerade irgendwie einen Song reingereicht im Chat. Ja, nimm mal den. Sascha hat einen eingereicht. Oh, Sascha hat einen reingereicht. Ja, Sascha, dann stell doch mal den Song vor. Ja, das ist ein Babylon 5-Song. Yes, da hat er doch untergebracht. Und zwar ist es folgendermaßen, dass, ich musste jetzt mal ganz kurz draufklicken, um die Hintergrundgeschichte zu erzählen, dass jemand beauftragt wurde vom großen Schöpfer der Babylon 5-Saga, von JMS, Joe Michael Straczynski, Musikvideos anzufertigen, um halt Werbung für Babylon 5 zu machen. Und er hat ein, meiner Meinung nach, John Hutchins heißt der junge Mann, grandioses Video gefertigt, mit Szenen aus Babylon 5 unterlegt mit I Need a Hero von Klaus? Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, der noch keine Szene Babylon 5 geguckt hat und jetzt vielleicht Lust bekommt, doch mal in der Serie eine Chance zu geben. Ja, und an dieser Stelle hören wir uns alle mal Bonnie Tyler an mit den Video-Persiflagen von Babylon 5. Allerdings finde ich das total, ich finde das total lustig. Sascha Erler ist einer, der sich beschwert hat, dass wir zu lange die Titel vorstellen und lange drüber reden, aber er kann das genauso gut. Das war unter einer Minute. Ich bin froh. Ja, so lange haben wir dann gemacht. Aber Bonnie Tyler, I Need a Hero, ist ganz gut. Und Klaus, an dieser Stelle wirst du ein Intro einspielen müssen, weil wir haben keinen Audiokommentar mehr. Ich würde gerade sagen, wo der Sascha gerade Profi sagt, ich würde jetzt mal gerne eine rauchen gehen, eben schnell. Danach können wir gerne weitermachen. Bis gleich. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Seit 30 Jahren mache ich den Job. Nur einmal war ich krank. 39 Grad Fieber. Und da war ich professioneller als der ganze Haufen hier. Ich gehe auch eine rauchen, Alter. Was nehmt ihr für ein Zeug? I Need a Hero, Bonnie Tyler. Wir haben hier heute den ganzen Abend den Podcast vorgestellt und wir haben, also der Raucherbalkon ist ja die offizielle Werbeplattform für den Babylon 5 Podcast, warum auch immer. Eine von vielen. Ja. Eine von vielen. Und der Sascha hat sie alle gehabt. Und der, das ist Teil unserer superschwelligen Werbekampagne. Naja, aber der Sascha, der hat ja noch ein paar andere Podcast-Projekte und ich würde gerne mal ein Podcast-Projekt hier mal, möchte ich mal ein bisschen drüber reden, weil für mich ist es zumindest vom Inhalt und von den beiden jenigen, die sich darüber unterhalten, sehr professionell. Und zwar sind das die Flachlandreporter. Das ist einmal ja Sascha und der Tom. Und ihr seid ja beide irgendwie im Radiobereich tätig und ja, Flachlandreporter. Wie kommt man da drauf, so einen Podcast zu machen? Ich dachte, du würdest über den Sie reden-Podcast reden wollen. Nee, den haben wir auch schon mehrfach erwähnt, aber mich würde jetzt mal die Flachland-Reporter würde mich mal interessieren, weil ich den echt gut finde. Also das ist also neben Fest und Flauschig einer der ersten Podcasts. Wenn der mal auftaucht, dann fliegt alles raus. Ich nicht mit Fest und Flauschig in einen Topf geworfen werden. Nein. Trotzdem danke. Ja, aber wenn Fest und Flauschig kommt, dann die zuerst und dann ihr. Also immerhin. Wir arbeiten nee, und dran, dann dass wir. Es umgekehrt sein wird. Ja, und dann kommen natürlich ja die Po-Klopfer, genau. Danke, Adi. Montag, 19. Dezember nach der Tagesschau, neueste Ausgabe Flachlandreporter. Ja, aber wie kommt man auf so einen Podcast? Also ich glaube, du bist auf Tom zugegangen, ne? So war das ich doch, ne? Ich bin auf Tom zugegangen. Ich habe mir irgendwie überlegt, dass ich gerne ich habe ja irgendwann mal meinen Blog aufgesetzt, was mittlerweile etwas eingeschlafen ist, wo ich über meine Arbeit reden wollte oder schreiben wollte. Und ich habe festgestellt, nee, Schreiben liegt mir nicht so. Ich bin halt der Radiomensch und ich rede lieber drüber. Und dann habe ich gedacht, mit wem könntest du so einen Podcast machen? Und dann ist mir Tom eingefallen und den habe ich angetwittert und gerade in einer ja, Situation erwischt, wo er auch gerne mal wieder ein Podcast-Projekt machen wollte und ja, dann hat sich das so zusammengefunden. Da war er sofort dabei und da kam sofort die Antwort, gerne, wann? Und da war ich etwas überrascht, aber dann haben wir das relativ schnell durchgezogen. Und ihr redet wirklich nur so über euren Job, also ihr haut ja irgendwelche Sachen raus, die ja, irgendwie passiert sind bei dir, in der Lausitz, du kommst aus der Lausitz, ne? Und Tom kommt ja aus Schwerin. Ja, und ihr haut da einfach mal so Sachen raus, die euch über den Weg laufen. Also mittlerweile habe ich mitbekommen, du bist sehr stark engagiert in der Freiwilligen Feuerwehr oder ist es eine Berufsfeuerwehr? Ich weiß gar nicht. Also, nee, das ist Freiwillige also, Feuerwehr. Also im letzten Podcast habe ich irgendwie gehört, der Melder ist dreimal gegangen, dachte ich, ach du Schande, was ist denn das für eine Freiwillige Feuerwehr, wo dreimal am Tag der Melder geht? Eine sehr beschäftigte Freiwillige Feuerwehr. Ja, ich merke das, ich habe das schon gemerkt. Okay. Ja, aber ihr redet halt einfach über Politik, über lustige Sachen, die irgendwie kommen. Nutzt ihr Quellen, die ihr auch in der Redaktion habt oder nehmt ihr einfach Sachen im Netz wahr? Mischung aus beiden. Also wir reden ja viel über unseren Arbeitsalltag, also über das, was wir gemacht haben in den letzten Wochen. Manchmal ist das mehr, manchmal weniger, weil manchmal Krankheit oder Urlaub dazwischen kommt. Und dann reden wir über das, was so passiert ist bei uns im Einzugsbereich sozusagen. Und das, was wir gemacht haben. Also das ist so 80% unseres Contents sozusagen. Wir schweifen manchmal so ein bisschen ab, aber im Grunde genommen reden wir halt viel über unsere Arbeit als Lokaljournalist. Eine Arbeit, die ja oft mit falschen Vorstellungen verbunden ist und andererseits auch zu Unrecht, möchte ich sagen, manchmal einen etwas schlechteren Ruf hat im Gegensatz zu, ja, Hauptstadtjournalisten oder was weiß ich was. Aber unsere Meinung ist halt, dass wir als Lokaljournalisten zu besonderer Sorgfaltspflicht verpflichtet sind, weil wir halt das Feedback 1:1 abbekommen von den Lokalpolitikern. Du bist, glaube ich, nur im Radio? Nein. Du machst auch Fernsehen? Wir machen beide Fernsehen und Radio. Ach, okay. Ich hatte mal gedacht, Tom macht nur Fernsehen. Das heißt also, man kann dich auch im Fernsehen sehen. Du bist, Tom ist NDR, ne? Und du bist, was ist das? MDR? RBB. Oder? Ah, RBB, Berlin. Okay. Brandenburg. Ja. Ach so. Ah, ich dachte, das wäre Berlin. Ja, weiß nicht, Klaus, hörst du das auch? Bitte? Bitte, Klaus war Bier trinken. Hörst du die Flachlandreporter? Aber sicher doch. Ich höre die Flachlandreporter sehr, sehr gerne. Ja. Und versuche auch in meinen Möglichkeiten da die Werbetrommel zu rühren für. Ja. Okay. Das haben wir noch nicht mitbekommen, Klaus. Da musst du noch deutlich auch rühren. Nein, Quatsch. Ja, ja, das ist, müssen wir halt nochmal reden. Es macht unheimlich Spaß, ja. Weil ich ja sonst normalerweise halt über Sachen wie Pottwichteln rede, wenn es halt gerade um die Weihnachtszeit ist oder halt um Sachen, die mit Science-Fiction-Serien oder Computerspielen zu tun haben. Und das sagt mir übrigens auch Sebastian, mit dem ich den Sirenencast mache. Das ist unheimlich schön, halt einfach auch mal sowas Reelles zu hören. Und weil es einfach mal was anderes ist, sozusagen. Tja. Mensch, ja, das Klaus. Perfekt formuliert. Klaus, du bist doch so ein schöner Geschichtenerzähler, ne? Ab und zu, ja. Ja, im Chat steht ein Witz. Willst du den mal vorlesen? Oh ja. Mach mal. Lies mal bitte vor. Nein, den werde ich nicht vorlesen. Doch, das geht. Bitte. Oh. Komm, Klaus, das geht. Komm. Einmal Witz vorlesen. Oh, der ist so alt. Der Witz kommt von nackt im Kopf. Ich habe ihn noch gar nicht gelesen. Mal gucken. Sohn läuft mit seinem Vater am Bordell vorbei. Fragt der Sohn: Papa, was ist das? Sagt der Vater: Das ist ein Freudenhaus, da kann man Freude kaufen. Am nächsten Tag geht der Sohn ins Freudenhaus, klingelt und die Puffmutti macht auf. Da sagt der Sohn: Hallo, ich habe 8 Euro und möchte mir Freude kaufen. Da geht die Puffmutti in die Küche und schmiert 8 Nutella-Brote. Als der Vater abends nach Hause kommt, liegt der Sohn völlig erschöpft auf dem Sofa. Da fragt der Sohn: Papa, ich war heute im Freudenhaus. 5 habe ich geschafft. Die restlichen 3 konnte ich nur noch lecken. Der ist so alt, den kenne ich noch mit Mark. Den kenne ich gar nicht. Den kenne ich noch mit Mark. Mit Reichsmark. Ja. Mit Reichsmark. Ja. Hier sinkt für Sie das Niveau. Ja. Großartig. Ich singt und spielt das Niveau. Hier genau. Sehen Sie das schwarze Loch. Oder wie war das? Genau. Und anschließend meint sie, singt und lacht. Ja. Das Niveau-Tief wurde soeben erreicht. Pling, plong. Habe ich einen schönen Jingle. Kann ich hier einspielen an der Stelle? Mach mal. Den mache ich dann wir im noch Schnitt. Lange nicht erreicht. Das Niveau-Tief wurde soeben erreicht. Bitte klatschen Sie jetzt. Ich noch lange nicht. Ja, weil wir haben ja noch nicht über den Sie reden-Podcast geredet, wollte ich jetzt sagen. Er wurde ja angeteasert. Ich habe ihn versucht, geschickt zu verdrängen. Was ist denn Sie reden? Da quatscht ihr nur, oder was? Das ist ein Laber-Podcast. Ah, okay, alles klar. Fertig, danke. Ja, bitte. Also der Sie-Reden-Podcast hat dafür gesorgt, dass ich mir seit langer Zeit mal wieder ein Asterix- und Obelix-Heft gekauft habe. Das ist ja schon lange her, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, ja, und da ging es um dieses Cäsar-Dingen, wo sie da die kleinen Vögelchen als Witter-Ersatz nehmen. Und das, wie gesagt, das Ding musst du dir mal holen. Und dann habe ich sogar die CD gekauft als Hörbuch für die Kinder, dass die sich das dann anhören können. Da gibt es eine CD auch von, ja. Das ging tatsächlich, es ist nicht so schlimm wie die beiden Bände davor. Ja, genau. Die Herr Uderzo noch verbrochen hat. Ja, ne, der war nett. Aber da habe ich lange nicht mehr so in die Richtung gedacht. Und dann habe ich die Folge gehört. Das war irgendwann Anfang oder Mitte des Jahres, ne? Müsste es gewesen sein, irgendwann. Ja. Ja, und da dachte ich, ach, das könntest du dir eigentlich auch mal wieder gönnen, dass du dir mal so ein Heftchen mal wieder kaufst. Das war nett. Habe ich auf der Zugfahrt dann. Irgendwo musste ich irgendwo zur Musik machen mit dem Zug. Da habe ich das dann mehr schön durchgeblättert. Also der Sie reden Cast ist quasi mein ältestes Projekt, was ich mit meinem besten Freund Sebastian zusammen mache, seit über 4 Jahren inzwischen. Und da reden wir halt über Sachen, die uns in unserer Kindheit und Jugend sehr geprägt haben. Also vorwiegend irgendwelche obskuren Science-Fiction-Serien und irgendwelche obskuren Computerspiele oder Filme. Deswegen fühlst du dich auch am Raucherbalkon so wohl, weil wir reden auch immer über die alten Zeiten. Das ist schlimm, wir kommen immer, man kommt immer zu alten Filmen, alten Serien und so. Früher war mehr Lametta. Ja, das stimmt. Obwohl, ich war ein Klavier. Ich war früher nicht so der Science-Fiction-Mensch, aber ich habe in den 80ern, ich weiß nicht, Sascha, hast du V bist du zu Babylon 5 gekommen bist? Nein, hast du V die Außerirdischen gesehen? Ich habe V die Außerirdischen sogar auf Videokassette, aber. Ja, ich auch, genau. War geil, oder? Ich fand eher Alien Nation besser. Das ist das mit den, diese Cops-Serie eigentlich im Grunde genommen. Ja, V die Außerirdischen. Dann gab es ja noch passenderweise zu unserem Podcast die, nicht die dreibeinigen Herrscher, sondern Krieg der Welten. Ja. Was ja auch mit den dreibeinigen Herrschern zu tun hatte in den 90ern irgendwann. Und die haben noch krasser als Babylon 5 nach der ersten Staffel irgendwie ihr Serienkonzept umgestellt. Die haben nämlich dann, erste Staffel war halt, war denn das noch? Da sind die Außerirdischen gekommen und oh, ihr nackt im Kopf wird wach. Sie hatten, ja genau, sie hatten irgendwie Unterstützung seitens der Regierung und kämpften halt gegen die Außerirdischen. Und die zweite Staffel war halt, haben die Außerirdischen die Erde schon komplett besetzt. Und sie waren irgendwie in einer Untergrundbewegung und mussten die Außerirdischen von der Erde vertreiben. Also das war irgendwie auf einmal ein komplett anderes Setting innerhalb von einer Staffel. Das hat uns damals etwas irritiert. War Krieg der Welten nicht ein Hörspiel erst? Ja. Auch irgendwie im englischen Radio oder was? Und der ein oder andere hat das für bare Münze genommen, habe ich mal irgendwo gelesen. Kann das sein? Ist das? Das ist eine urbane Legende, wie ja. der Alexa von Urban Legend, okay. Fuchsender Podcast sagen ja. könnte. Okay. Es gibt aber das kann ich euch nur ans, du bist ja ein musikalisch bewanderter junger Mann. Oh, danke für das Jung. Nur ans Herz legen, nämlich das Hörbuch aus den 70ern oder 60ern müsste das sein. Das sind 4 CDs in einer Doppel-CD-Hülle. Von Jeff Wayne, die Fassung. Ist richtig geil. Ja, okay, muss ich noch mal schauen. Richtig, richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Ich werde hier mal hier. Ja. Ja, ich höre auch in meiner Freizeit lieber, als dass ich was schaue. Der Christoph möchte reingrätschen. Ja, weil nackt im Kopf, die möchten, ich sag mal, privater werden. Ja, dann. Das hast du ja sehr charmant umschrieben. Ne? Ja, ich danke dir für diesen freundlichen Hinweis. Ja, wir müssen ja irgendwo auch unser Motto getreu oder gerecht werden. Ja, hallo, ich habe Schule morgen. Ja, zum Beispiel. Am Samstag? Ja, ja. Weiterbildung. Ah, okay. Ich habe morgen auch Schule. Okay, wie viel Uhr hat die? Ich muss um 9:30. Ich mache meinen Rettungssanitäter. Ja, ja, die Süße auch. 30, genau. Ne? Hm? Also in der Hinsicht, ja, sagen wir einfach mal gute Nacht zu euch. Ja, vielen, vielen Dank. Ne? Gute Nacht. Nochmal gute alles Nacht. Gute für weitere 50 Folgen, mindestens. Ja, aber ihr könnt euch auch trotzdem zwischendurch hier sehen lassen. Also, sehr gerne. Es hat uns riesen Spaß gemacht, euch auch zuzuhören, selbst wenn wir nichts gesagt haben. Und ja, euch noch einen schönen Abend allen zusammen. Ja, Paul und Pauline, tschüss. Solange die Leber. Ja, solange die Leber? Ciao. Solange die Leber durchhält, machen wir weiter auf dem Balkon. Na dann, viel Spaß euch noch. Also, ciao. Ciao. Dankeschön. Ich weiß nicht, soll die Aufnahme noch weiterlaufen, Klaus? Mir ist egal, schneiden kannst du immer noch. Ja, nee, ich frage ja nur, weil dann irgendwann müssen wir mal eine Absage machen. Ne? Dieses Weihnachtsgebimsel und guten Rutsch, das kommt ja auch noch, ne? Weihnachtsgebimsel. Also, dann Ding Dang, dornfrei hängende Glocken. Das ist schön, das ist noch mit drauf. In diesem Sinne. Schwingt die Glocken. Ja, ich sag auch einfach mal vielen Dank für 50 Folgen. Schreibt mehr Audiokommentare, schreibt mehr Kommentare. Der Raucherbalkon geht mit der 50. Folge erstmal in die Winterpause. Ihr bekommt noch am 24. Dezember die Pottwichtel-Folge. Von meiner Seite wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Ich bin froh, wenn das Gebimmel aufhört jetzt und sage guten Nacht und Tschüss und Servus und vielen Dank an alle Gäste, die da waren. Ganz hervorragend. Tschüss zusammen. Servus. Tschüss. Oh.